liegt nahe eine Vorstellung, wie in der Schule würde es ein Vorgehen geben, das darin besteht, einfach Idioten, Trottel herauszubringen. Das soll nicht die Behauptung sein. Es soll nicht Missverständnis entstehen, das heißt, der Gebrauch des Verstandes in der Demokratie wäre ein Hindernis, um sich in der Demokratie als Mitmacher zurechtzufinden. Es soll ganz im Gegenteil gezeigt werden, in der Schule wird eintrainiert eine bestimmte Technik im Gebrauch seines Verstandes, in der geurteilt wird, in der sich vehement für alles Mögliche, für alle möglichen Gegenstände der Welt interessiert wird. Und zugleich steht bei allen Möglichkeiten des Urteilens, Möglichkeiten der Parteilichkeit, die einem offen stehen, von vornherein bei dieser Denkmethode immer fest, dass etwas anders als Mitmachertum nicht herauskommen kann. Das ist der Beweiszweck dieser Veranstaltung. Wir probieren das klarzumachen an der Technik von einer Sorte Aufsatz, die im Deutschunterricht in den höheren Klassen gepflegt wird, das heißt Besinnungsaufsatz. Und zwar ein paar Themen, die es dieses Jahr gab, als Abschlussprüfung an Fachoberschulen. Ich lese nur mal vor, was es da an Themen gibt. Auf einer Kundgebung aus Anlass des Weltkindertages sagte der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes vielen Erwachsenen, also Zitat, vielen Erwachsenen ist die Sicherung ihrer individuellen Lebensqualität nach den Maßstäben unserer Konsumgesellschaft wichtiger als das Leben mit Kindern und die Fürsorge für sie. Überspitzt gesagt, jeder will glücklich werden, aber niemand andere glücklich machen. Zitat Ende. Und viele Erwachsene auf. Halten Sie den erhobenen Vorwurf für gerechtfertigt, begründen Sie Ihre Meinung. Das Lustige an dieser Art Themenstellung ist, es ist in der Sorte Fragestellung, in der Sorte Problemstellung bereits einiges an Unwahrheit, an verkehrten Urteilen unterstellt. Eine glatte Themenverfehlung wäre eine Überlegung der Art wie, was macht der Staat eigentlich mit seiner Familienpolitik? Was für Zwecke verfolgt er eigentlich damit? Was will der Geißler eigentlich, wenn er davor warnt, dass die Deutschen aussterben und dazu sagt, dass die Leute irgendwie altruistisch sein müssten, um das Volk weiterleben zu lassen? Mal so gefragt, warum ist es eigentlich vernünftig, sich das Problem zu machen, dass das deutsche Volk nicht ausstirbt? Und sich andersrum sagen, ja, wenn es keine Deutschen mehr gäbe in 200 Jahren, wem fehlten sie denn dann? Was wäre denn das Schlimme dran? Oder anders, ein Gedanke wie, ja, dieser Staat, der das, was er weltweit darstellt, die Wichtigkeit, die er hat, der sich als notwendiges Mittel dafür eben eine Bevölkerung von nicht zu geringer Zahl halten will, um all die staatsnützlichen Funktionen, die ausgeführt werden, in Betrieben, in der Armee, sonst wo, weiter besetzt zu haben, wenn die vorherige Mannschaft langsam wegstirbt. Ja, so ein Staat, der also auf Nachwuchs erpicht ist, ja, um weiter Herrschaftsmaterial, um nützliche Leute in seiner Gesellschaft zu haben. Und der gleichzeitig regiert in einer Gesellschaft, in der es für nicht wenige tatsächlich eine ziemlich große Belastung ist, Kinder aufzuziehen. So ein Staat überlegt sich allerdings Maßnahmen, wie er irgendwie die Kinder, die er selber ja nicht hervorbringen kann, aus seinen Untertanen herausholen will. Nur, wie gesagt, so ein Gedanke wäre bei dieser Themenstellung glatte Themenverfehlung und 6. Hier ist nämlich etwas sehr anderes aufgeführt. Hier ist anlässlich von einer bestimmten staatlichen Zwecksetzung eine dazugehörige Ideologie vorgeführt als dasjenige, worum es eigentlich zu gehen hat. Wenn die Leute irgendwie nicht ganz so tun, wie sie sollen, wenn ein Standpunkt geltend gemacht wird, wie die Leute sollen mehr Kinder kriegen, dann wird daraus nicht einfach, man verbietet es sich hierzulande, von dem staatlichen Zweck zu sprechen, sondern andersrum, es wird ein Problem aufgemacht. Problem heißt etwas, was uns alle angeht, was uns alle beschäftigt, was wir alle irgendwie als Gegenstand, an dem man herumzudenken hat, akzeptieren müssen. Wie heißt das Problem hier? Jeder will glücklich werden, aber niemand andere glücklich machen. Die Konsumgesellschaft ist für die Leute so wichtig, dass sie keine Kinder mehr haben wollten und so weiter und so weiter. Das Problem, was also aufgemacht wird an dieser Stelle, ist eins der Moral der Bevölkerung. Man hat sich auf den Standpunkt zu stellen, indem man so ein Thema annimmt, indem man sich damit beschäftigt. Es gehört sich überhaupt, dass eine Bevölkerung moralisch ist, dahingehend, dass sie Kinder kriegt. Warum? Ist, wie gesagt, kein Gedanke daran. Es gehört sich so. So etwas wie Konsum wichtiger finden als Kinder. Das ist übrigens eine sehr lustige Kennzeichnung ist für die Entscheidung von Leuten, die sich nicht leisten können oder wollen, eben keine Kinder zu haben. Sie werden irgendwie so habgierig, würden permanent konsumieren wollen und deswegen keine Kinder in die Welt setzen, wie es ihre Pflicht wäre. Ja, man hat diese Art von Resonieren als Problemstellung aufzugreifen. Und damit ist bereits der gesamte Fehler, in dem die Denkmethode, die in der Schule gepflegt wird, gelaufen. Denn wenn man zu dem Punkt sich vorgearbeitet hat, wenn man so weit mitgemacht hat, kann herauskommen, was will. Zeigen Sie die Ursachen für die zitierte Haltung vieler Erwachsener auf, etc. Halten Sie den erhobenen Vorwurf für gerechtfertigt. Begründen Sie Ihre Meinung. Gut, kann jetzt rauskommen, erstmal so und so viele Pro und Kontras. Kann zum Beispiel ein Schüler auf die Idee kommen zu schreiben, auf der einen Seite gibt es einen ganz furchtbar rapiden Verfall an Werten, der bringt die Leute dazu, dass sie egoistisch sind und nicht bereit sind, ihre nationale Pflicht in Sachen Nachwuchs zu erfüllen. Auf der anderen Seite leben wir nicht in einer Zeit, in der es ganz furchtbare Wertdefizite gibt, wo tatsächlich ja, Pessimismus gepredigt wird, wo also die nationale Führung ihre Pflicht versäumt, den Leuten Zuversicht zu geben, sodass sie wirklich bereit werden, frohen Herzens Kinder in die Welt zu setzen. Gut, hätten wir zwei Sachen, Pro und Contra. Nächste Sache in der Problemstellung. Soll man denn jetzt den Leuten den Vorwurf machen? Ja, sind sie schuld daran, dass sie, weil sie einfach egoistisch sind? Ist das Fernsehen schuld, weil es ihnen immer irgendwelche Konsumsachen zeigt, die sie bitteschön haben sollen? Und. Man kann auf die Art und Weise herumresonieren, wie man will. Man kommt, das eine Resultat steht immer von Anfang an fest. Es liegt ein Problem vor, das bewältigt gehört. Darüber, dass es ein Problem ist, was in der Öffentlichkeit behandelt wird, ein Problem, das gilt als eines von allgemeiner Bedeutung, ist auch immer unterstellt, die Zuständigkeit des Staates eben für die Lösung dieses Problems. An die Politik ist auf diese Art und Weise ein ganz globales Argument gemacht worden. Nämlich, sie wäre sowas wie das permanente Hin- und Herwenden guter und schlechter Gründe. Sie wäre dauernd ja, Problemen in der Art dieses Idealismus hier verpflichtet, würde sich an denen abarbeiten. Aber das tatsächliche Verhältnis, es gibt sehr banale Gründe dafür, dass der Staat sich darum kümmert, dass Nachwuchs sich einstellt. Diese banalen Gründe werden so in der Öffentlichkeit nicht verhandelt, sondern es werden Notwendigkeiten behauptet, die rein moralischer Natur sind. Der Schüler, der sich so einen Besinnungsaufsatz vornehmen muss, der den schreiben muss, der muss sich tatsächlich als der reine Moralist aufführen. Der muss sich aufführen als einer, der, nachdem er jetzt akzeptiert hat, dass das Problem ein so ungeheuer schweres ist, die Sache hin und her wälzt und zugleich hat er damit das Urteil gefasst über die Politik. Sie hat es ja ungeheuerlich schwer. Sie muss dieses Problem rein moralischer Natur permanent hin und her wälzen. Ist also über die Methode des Denkens ein richtiger Persilschein für Politik herausgekommen, ohne dass sie nach ihren Zwecken und Mitteln wirklich zur Kenntnis genommen werden. Im Moment. Die einen wollen dies, die anderen jenes, die ganze Welt ist irgendwie voller Gegensätze. Das ist eine passiert, wir tun wahrscheinlich demnächst die Jumbo-Jets, die von hinten runterfallen, ein Verbindung auf das Thema. Wie kann man den Terrorismus bekämpfen? Das wäre dann auch was Politisches, aber es gibt ja auch die der Unpolitik verstehen, die Fans im Brüsseler Stadion, die tragen einen Gegensatz aus. Immer zu, sie werden neue Schönheiten der bürgerlichen Welt, denkt man, ungeschminkt noch vorgestellt. Gibt ja auch direkt als Kritik von konservativer Seite an einem fortschrittlichen Deutschunterricht, dass da eigentlich immer ein ganzes Katastrophengemälde über die Welt aufgeführt wird. Immer zu sollen Gegensätze herrschen. Irgendwann ist es genau wie. Er sieht sich die Behandlungsarten dieser Gegensätze. Und da möchte ich nur noch mal das unterschreiben, was der Felix unter dem Stichwort Problem gesagt hat. Was ist denn eigentlich dann geleistet, wenn man mit all diesen Gegensätzen, die man irgendwo aufschließt oder sogar sich selber konstruiert, da diesen schönen schmackhaften Thema draus wird? Wenn man dazu sagt, das ist ein Problem, das der Mensch nicht machen soll, sei es eben durch den Gesinnungsaufgang. Da werden, ich versuche mal nur das abstrakt von der Seite her zu sagen, der wird an all diese Gegensätze, an die erinnert wird, gleich ein ganz prinzipieller Gesichtspunkt herangetragen und der heißt Lösung. Für mich, was da an Mieshelligkeiten in Erinnerung gerufen wird, soll was anderes gelten als die Sorge, wie löst man das auf? In dem Fall zum Beispiel, das Problem der Staat will Kinder, die Leute wollen keine, wie löst man das auf? Da können sogar Hinweise darauf, was möglicherweise der Grund für diesen Gegensatz ist, die können durchaus vorkommen. Aber wenn, dann sieht schön als Beitrag dazu, wie man das Problem lösen könnte. Man sollte das Problem nicht analysieren, was eigentlich für Banalität manchmal oder für Kompliziertheiten, jedenfalls für gegensätzliche und zusammenhängende Interessen da am Werk sind, sondern wenn man das schon tut, dann soll man es betrachten im Hinblick auf Lösungsmöglichkeiten. Und das, dieser allgemeine Gesichtspunkt, Gegensätze betrachten, das ist das lateinisch sagen, du stehst hier unter dem Gesichtspunkt, dass die gefälligst aufgelöst gehören, das macht aus allem und jedem ein Problem. Und das verharmlost schon die ganze Sache viel prinzipieller als die Behauptung, es herrscht bei uns heile Welt. Die Behauptung, es herrscht bei uns heile Welt, die ist so gesprochen unglaubwürdig. Aber die Aufforderung, die jeden Gegner, das Thema feststellt, als eine Sache zu betrachten, die gefälligst schleunigst der Lösung zugeführt gehört, und dass das ein Prinzip ist, an dem jeder auf seine Weise, sei es durch ganz theoretisch irgendwie mitzuwirken und aufzurufen ist, das ist eine viel prinzipiellere Harmonisierung der sämtlicher Geschichten, die also dann in seinem Lebtag noch vorkommen oder in der Zeitung unterbreitet werden. Und darin liegt die politische Qualität. Es ist dann da eigentlich nur noch ein Schritt zum Staat als den Sachwalter aller Probleme. Den kann man jetzt die fürchterlichsten Vorwürfe machen. Wie weit jetzt an Problemlösungen fehlen diese? Da werden dann noch Beispiele dafür kommen. Dass es Probleme sind, also Gegensätze, die zur Auflösung gemacht sind, dass zunächst mal Politik dafür da ist, das wird so den unschuldigen Kindern schon im 16. Lebensjahr da erleben. Weil sie sich besinnen müssen auf das Fall. Es wäre auch ganz gut, wenn das nicht ganz auf die Reihe bringt, das Urteil. Ich stelle zum Beispiel ein Besinnungsaufsatzthema ein, das passt da jetzt überhaupt nicht runter, dass er das gleich sagt. Und das kann ich dann eine Diskussion weiter. Mal weiter. Noch ein Beispiel dafür, nur die Art der Themen, die Art der Problemstellung, die haben dann nahegelegt wird. Danach will ich probieren, die Technik des Besinnungsaufsatzes in seinen drei Teilen, die man immer sehr penibel einhalten muss, mal ein bisschen auseinanderzulegen. Ein Thema, das heißt, stellen Sie anhand eines politisch engagierten Romans dar, welche Botschaft der Autor vermitteln möchte. Zeigen Sie auf, wie er dies im Handlungsablauf, in der Personendarstellung und in der formalen Gestaltung verwirklicht. Hat Ihrer Meinung nach die Botschaft für unsere Zeit noch Gültigkeit? Wieder, was verbietet sich bei dem Punkt sofort? Erstens zu sagen, ja, dass jemand ein Autor war, ein Buch geschrieben hat, das möglicherweise verlegt worden ist und im Deutschunterricht vorkommt, ist für mich kein zwingender Grund dafür, das Ding wichtig zu finden, mich damit auseinandersetzen zu sollen. Geht nicht. Darüber, es ist ein gesetztes Thema, es ist etwas, ja, das nimmt Stellung zu einem Problem in der Art und Weise, wie es Herr Konrad eben charakterisiert hat. Ist bereits der Güteausweis dafür, man hat ein Ding, mit dem sich ganz furchtbar auseinandergesetzt gehört, das von Wichtigkeit ist. Es hat Gegenstand des eigenen Denkens zu sein. Und das wie jetzt? Jetzt soll es schon eine Botschaft sein, die vermittelt wird. Botschaft heißt an dem Punkt, sieht man an der Formulierung der weiteren Themenstellung. Heißt nicht, der Mensch hat etwas mitzuteilen gehabt. Das, was er mitgeteilt hat, überprüfe ich jetzt danach hin, erstens, ob es stimmt. Zweitens, ob ich es für wichtig halte. Drittens, wenn es nicht stimmt, hat er irgendwelche ganz zweckgerichteten Lügen verbreitet. Was hat er denn gemacht? Nein, sondern man hat sich jetzt auf den Standpunkt des Schreibers zu stellen und ganz unter selbstverständlicher Hinnahme des Standpunktes als einen, der eben auch dazugehört, aufzuzeigen, wie er den Standpunkt verwirklicht. Was sehr lustig ist, man hat sich jetzt ein Urteil über dieses Werk anzueignen. Das heißt, ich beurteile überhaupt nicht, was darin vorkommt, sondern ich vollziehe es nach. Ich stelle mich jetzt ganz fiktiv auf den Standpunkt eines, der eben diese Botschaft, wie das genannt wird, vermitteln will und würdige jetzt die Art und Weise, wie derjenige das, was er sagen wollte, auch gesagt hat, dann im Detail durchgeführt hat. Für sich als Urteil über das Buch irgendwie ein sehr unsinniges Verfahren. Und zwar deswegen unsinnig, weil es von einer, weil es wirklich ein ausführliches Denken, Abhandeln über einen Gedanken ist, ohne dass er selber nach seinem Inhalt nach vorkommt, sondern nur nach der Art und Weise dessen, wie er ausgebreitet wird. Über dieser zweite Punkt, über den ich geredet habe, zeigen Sie auf, wie er dies, seine politische Botschaft, im Handlungsablauf, in der Personendarstellung und in der formalen Gestaltung verwirklicht. Das ganze Thema, stellen Sie anhand eines politisch engagierten Romans dar, welche Botschaft der Autor vermitteln möchte. Zeigen Sie auf, wie er dies im Handlungsablauf, in der Personendarstellung und in der formalen Gestaltung verwirklicht. Hat Ihrer Meinung nach die Botschaft für unsere Zeit noch Gültigkeit? Also, was ich jetzt gesagt habe, bezog sich auf diese ersten beiden Punkte. Erstens, er hat eine Botschaft, die ist zu vermitteln. Darüber, es ist ein Ding, was anerkannte Literatur ist, ist auch schon gegessen, damit gehört sich auseinandergesetzt. Nächster Punkt, wie gehört sich jetzt auseinandergesetzt? Ja, wenn er schon eine Botschaft hat, wie die schreiben, könnte man meinen, läge es nahe, mal darüber zu urteilen, was ist sie denn? Taugt sie was, taugt sie nichts? Das ist Unsinn? Nein, es geht darum, zeigen Sie auf, wie er sie vorbringt. Also das ist der Logik nach ungefähr so absurd, zwei Leute, die diskutieren über irgendetwas, und das Diskutieren besteht darin, dass der eine etwas sagt und der andere jetzt darüber das Reden anfängt, wie derjenige, der das gesagt hat, es gesagt hat. Nicht ich beurteile das Argument von ihm, ich beurteile das, was er mitzuteilen hat, sondern ich vollziehe nach, wie er das, was er mitteilen will, mitteilt. Das ist die Stellung, die hier nahegelegt wird. Also, das Akzeptieren des jeweiligen ausgewählten Dichters als einen, der etwas mitzuteilen hat, was man schon daran sieht, dass er im Deutschunterricht als Thema gestellt wird, was man daran sieht, dass er eben anerkannter Literat ist, Bestandteil des geistigen Lebens, das ist bereits ganzer Ausweis dafür, es muss irgendwie etwas Respektables sein, macht sich nicht an irgendeinem Inhalt fest, den er von sich gibt, um dann als angehender Intellektueller zu sagen, und überhaupt seine Gedankengänge, die will ich nachvollziehen, aber jetzt nicht nachvollziehen als was war sein Urteil, was hat er mitzuteilen gehabt, sondern als, wie ging die Art und Weise, wie er es mitgeteilt hat. Ganz konsequent dann der dritte Punkt, hat ihrer Meinung nach die Botschaft für unsere Zeit noch Gültigkeit? Da geht es, ja, da kann man fast sagen, da findet eine Art Ersatz statt des Beurteilens von dem, was der Mensch jetzt mitgeteilt hat. Es soll ein Beurteilen sein, aber jetzt nicht danach, was war es, sondern da wird angestrebt, wird vorgeschrieben ein Vergleich dessen, was in diesem Buch steht, was Standpunkt des jeweiligen Schreibers gewesen sein soll, ja, mit dem, was jetzt heutzutage als aktuelle, gehörige Art von Problemstellung, von Ideologien in Umlauf ist. Das soll jetzt das Urteil sein. Das soll das Urteil darüber sein, es taugt was oder es taugt nichts. Macht sich nicht an irgendeinem Gedanken des Menschen fest, sondern macht sich daran fest, dass er verglichen wird mit Stellungnahmen, wie sie heutzutage üblich sind. Da kommen dann solche Sachen raus wie, Goethe war seiner Zeit ungeheuerlich voraus, weil selbst er schon gesagt hatte, was der Teufel der sagt. Solche Sachen. Kein Urteil über, was ist es, sondern er hat bereits etwas vorweggenommen, was in unsere Zeit passt. Sprich, er hat einen Gedanken vertreten, ein Urteil vertreten, von dem sich für den Besinnungsaufsatzschreiber das Urteil verbietet, stimmt oder stimmt nicht, sondern für das sich das Urteil gehört, ist es heute relevant oder nicht? Passt es in unsere geistige Landschaft? Das ist die Art der Beurteilung, die einem hier nahegelegt wird, bei dieser Sorte Aufsatz. Das sollten nur zwei Beispiele sein für die Art der Themen, mit denen man sich da auseinanderzusetzen hat. Probieren also nach diesem. Gut, das waren zwei Themen vorgeführt. Also es sind noch einige mehr da, die will ich jetzt nicht alle durchmachen, weil es für die weitere Klärung dessen, wie da gedacht werden soll, jetzt nichts taugen würde. Die Vorschrift, wie so ein Besinnungsaufsatz abgewickelt wird, ist sehr detailliert. Das ist so ein dreigliedriges Ding. Am Anfang Einleitung, Hauptteil Schluss. Und es ist ziemlich genau vorgegeben, was da vorzukommen hat. Einleitung, so etwas wie, man führt den Schein vor, man wäre auf dieses Problem gekommen, es hätte einen immer schon irgendwie bewegt. Man wäre irgendwie von sich aus gekommen, darauf gekommen, dieses Ding untersuchen zu wollen, es für wichtig zu halten. Also, man spricht allenthalben von Tierversuchen und es gibt Stimmen, die laut werden, die sich dagegen wenden und andere behaupten jedoch. Sowas geht als Einleitung durch. Man führt vor, etwas ist Thema in der Öffentlichkeit. Dass es Thema ist, ist auch schon der ganze Ausweis dafür, dass es ein lohnenswertes Thema ist. Und was man glaubwürdig vorzuführen hat, ist, überhaupt, ich als junger, angehender, denkender, mündiger Bürger habe mir jetzt mal vorgenommen, dieses Ding mir vorzuknöpfen. Jeder Beteiligte, Lehrer wie Schüler, weiß, dass dem nicht so ist. Jeder weiß, der schreibt den Aufsatz deswegen, weil es immer gestelltes Thema ist. Da muss er ihn halt schreiben. Nur, was das Ding leisten soll, was sich angewöhnt werden soll, ist eben eine Form, die gängigen Urteile in der Öffentlichkeit gängigen Ideologien zu wälzen, in der Form, dass man sie nicht einfach herbetet, sondern in der Form, dass man sie nimmt als Material des eigenen Resonierens, Nachdenkens. Wie das geht, wie das im Besinnungsaufsatz sehr detailliert vorgeschrieben ist, zeigt der Hauptteil. Da geht es nämlich so, man muss, wurscht um was es gerade geht, jede Menge Pros und Kontras auffahren für den jeweiligen Gegenstand. Nur mal, was einem allein an dieser Vorschrift als Schüler, ohne dass man sonst von irgendwas sehr viel Ahnung haben muss, was einem auffallen kann. Erstens, warum muss man an jedem Gegenstand der Welt Vor- und Nachteile finden? Also, blödes Beispiel, Vor- und Nachteile einer Eisenbahnkatastrophe, da kommen irgendwie sehr wenige drauf. Obwohl man auch da noch drauf kommen könnte, dass die Wiederinstandsetzung der Strecken Arbeitsplätze schaffen würde. Nur, die Art der Themenstellung selber verbietet es schon, sich einfach auf eine Seite zu schlagen wie, ich bin absolut für dieses Ding oder ich lehne es rundherum ab. Wie geht es? Es steht von Anfang an fest, das Denken hat zu bestehen in Abwägen. Die Themenstellung selber ist so, dass es etwas sein muss, ja, was weit weg ist von irgendeinem privaten Bereich des Resonierens. Irgendein Ding wie, man denkt über einen Gegenstand nach, daraufhin, was hat der für ein Verhältnis zu mir, wie verhält er sich zu meinen Zwecken, Absichten, Interessen, sondern es ist über etwas nachzudenken, wovon feststeht, das ist ein Ding von allgemeinem Interesse und als Bestandteil der Allgemeinheit ist es für mich selbstverständlich, mich damit auseinanderzusetzen. Wie geht jetzt das Auseinandersetzen? Da sieht es an den Pro und Kontras. Die sind nicht zu verwechseln mit der Argument und Gegenargument, in dem Sinne, einer behauptet was, einer führt einen Grund für eine Behauptung, eine Erklärung ins Feld, der andere hört sich das an und kritisiert dann diese Behauptung, indem er sagt, nein, hier hast du dich geirrt, hier hast du einen Fehlschluss gemacht, dem ist nicht so. Die verhalten sich nicht zueinander wie, ja, Schluss und dann die Kritik dieses Schlusses als falsch und dann meinetwegen wieder Erwiderung auf diese Kritik, eben wie es rationellerweise in einer Debatte vorgehen würde, sondern genau dieses Verhältnis wird zum Schein eingegangen. Kann man sehen, an all dem, was an Vor- und Nachteilen immer aufzuführen ist. Erstens geht es ja gar nicht darum, jetzt Sachen aufzuführen, die man sich selber ausgedacht hat, als das wäre Vor- und Nachteil von dem Ding. Ja, man findet den Punkt noch dazu, dass einem noch auffallen kann. Nimm erstens Vor- und Nachteil, und alles muss Vor- und Nachteile haben. Zweitens, Vor- und Nachteil, von sowas zu reden, unterstellt doch immer bereits einen Zweck, der an die Sache herangetragen ist. Unterstellt doch irgendjemanden, von dem man sagen kann, ja, für den ist das vorteilig oder für den ist das nachteilig. So ist es auch nicht gefasst. Sondern gerade indem von Vor- und Nachteil schlechthin geredet wird, also von einem Vorteil, der einfach so für sich ein Vorteil ist, ohne dass man noch dazu sagen müsste, für wen denn eigentlich. Ja, gerade darüber geht noch mal die Verpflichtung auf die Allgemeinheit dieses Standpunktes. Damit ist jedes Privatinteresse von vornherein verboten und ausgeschlossen. Wäre auch ein richtiger Fehler, richtige Themenverfehlung, wenn meinetwegen bei so einer Themenstellung wie Vor- und Nachteile des Katalysatorautos einer schreiben würde, ich habe mir jetzt gerade für 500 Mark einen Wagen gekauft, wenn ich jetzt noch den Katalysator einbauen muss, dann kostet das nochmal so viel, dann kann ich mir die Kiste nicht mehr leisten. Also Nachteil des Katalysators. Das ist eine ganz furchtbare Themenverfehlung. Warum? Weil er in den Aufsatz was eingebracht hätte, was eben nicht dieser Allgemeinheit von Vor- und Nachteil entspricht. Er hätte tatsächlich dort, wo ein Problem auf den Tisch gelegt worden ist, zu dem er sich zu stellen hat, als das ist etwas, was jeden anzugehen hat. Wo jeder im Interesse der wo jeder auf den Standpunkt der Allgemeinheit sich zu stellen hat und sich darüber Gedanken machen muss. Das hat er verfehlt, indem er jetzt richtig, richtig doof diese Vorschrift des Besinnungsaufsatzes nicht kapiert hätte und Vor- und Nachteil tatsächlich mit sowas verwechselt hätte mit wie fährt er eigentlich dabei. So ein Standpunkt hat völlig rauszufallen, sonst bringt man es zu nichts in der Schule. Was er sehr geschickterweise machen würde, der Schüler, ist, oder was er machen muss, gängige Urteile, die es zu dem Thema gibt, einmal aufzuführen. Also gängiges Urteil der Art wie Pro-Katalysator-Auto, weil der deutsche Wald stirbt, Contra, weil die Franzosen machen nicht mit und die europäische Einigung gefährdet. Wenn man Punkte auflistet in der Art und Weise, ist man schon einen Schritt weiter im Besinnungsaufsatz. Da hat man nämlich gezeigt, Man hat mitgekriegt, dass die Problemstellung, die immer schon zu akzeptieren ist, immer schon für wichtig gehalten wird, dass die versehen ist mit jeder Menge von Standpunkten in der Öffentlichkeit dazu. Von Standpunkten, so oder so kann man sich dazu stellen. Und diese Standpunkte, indem er sie auflistet, indem er sie vorführt, die bewertet er als welche, die grundsätzlich alle ihre Berechtigung haben. Das Erste, was er da leisten muss. Bei all dem Aufführen von Standpunkten, ist nämlich das sehr Auffällige, jeder gehört gewürdigt, und zwar gewürdigt, einfach deswegen, weil es ihn gibt, weil er in der geistigen Auseinandersetzung halt gültige Münze ist. Also wiederum ein Standpunkt wie, na und, stirbt der deutsche Wald, ich brauche ihn nicht. Karstlandschaft gefällt mir sowieso besser, wäre verboten. Sondern allein darüber, dass es das Problem gibt, ist auch schon klargestellt, alle möglichen Problematisierungen der Öffentlichkeit, wie man sie tagtäglich aus Zeitungen, Fernsehen mitbekommt, haben A, ihre Berechtigung, B, gehören sie in das Raisonnement eines angehenden Intellektuellen aufgenommen. Also soweit, es muss alles Mögliche an Pro und Contra noch möglichst ausgewogen dastehen. Dann ist der Schüler zwar einen Schritt weiter, er hat aber immer noch keinen sehr brillanten Besinnungsaufsatz gemacht. Jetzt hat er einfach einen ganzen Block Pro, einen ganzen Block Contra. Ja, damit hat er den Ausweis gegeben, ich habe schon irgendwie mitbekommen, was so in der Welt geredet wird. Ich weiß auch, dass ich das alles hinschreiben muss, das habe ich jetzt getan und damit glaube ich, bin ich fertig. Ja, das wäre wieder ein nicht sehr guter Besinnungsaufsatz. Das ist bestenfalls 3 oder 4 an dem Punkt. Richtig virtuos wird er in der Hinsicht. Wenn er anfängt, nicht einfach einen Block Pro und Contra hinzustellen, sondern wenn er anfängt, wenn er sich angewöhnt, ja, genau diese Urteile, genau diese Stellungnahmen, die er zitiert, so zu behandeln, als wären sie so etwas wie Diskussionen, wo es hin und her geht. Wo es als Diskussion, wo einer was sagt, der andere gibt eine Gegenrede drauf, dann denken beide wieder nach, dann geht es so weiter. Das ist übrigens auch in den methodischen Anleitungen für den Besinnungsaufsatz als 2 Möglichkeiten aufgezeigt. Das eine Kontrablock, Pro-Block, das andere immer hin und her. Ein Pro, ein Kontra, ein Pro, ein Kontra. Was man dabei richtig eintrainiert, ist ja ein Schein von Argumentieren. Ein Schein dessen, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen, indem man sie beurteilt. Sie beurteilt in dem Sinn von ja, Schlüsse über sie ziehen, Gründe für sie angeben zu können, sie zu kritisieren, nachdem man dann ihr Zwecke ausgemacht hat, die man nicht teilt und. Nur, das ist eben genau ein Schein. Warum? Weil das, was da wie Argumente hin und her gewählt sind, eben keine Argumente sind, sondern Dinge, die sich völlig disparat zueinander verhalten. Also bei diesem, wieder Beispiel, Katalysator-Autor, bei dem Pro und Contra. Wenn einer sagt, Pro, weil der deutsche Wald stirbt sonst, der andere Contra, weil sonst ist nichts mit europäischer Einigung. Da gibt es überhaupt keinen Punkt, wo man diese beiden Standpunkte nehmen könnte, als ja, sie verhalten sich negativ aufeinander, insofern das eine das andere kritisiert. Insofern man feststellen könnte, der eine Standpunkt drückt aus, dass er am anderen einen Fehler auswendig macht, will ihn nicht gelten lassen. Sondern umgekehrt, die beiden gibt es. Für sich genommen kann man wirklich nicht entscheiden, wenn man sich schon mal auf diese Sorte von Denktechnik, von Problematisierung eingelassen hat, auf welche Seite man sich jetzt schlagen will. Die sind als Gründe beide gleich gut und gleich schlecht. Nur ein guter Aufsatzschreiber wird sie anführen als Dinge, die sich als Argumente zueinander verhalten und zwischen denen abzuwägen ist. Abzuwägen in dem Sinn, man beurteilt sie. Nach dem, was sie aussagen, findet natürlich nicht statt. Geht ja auch nicht bei dieser Technik. Sondern man führt sie auf, hangelt sich von einem zum anderen und hat damit den Schein einer Art Urteilsfindung gemacht, die heißt, ich habe mir alles, was vorgegeben ist, als quasi meine Gedanken mir gemacht, gründlich erwogen, gründlich durchgedacht und bin dann zu dem Schluss gekommen. Der nächste Teil, Schluss. Also der Schein von Argument wird da gepflegt. Deswegen da übrigens auch eintrainiert wird, der sehr verkehrte Umgang mit lauter kurzen Vokabeln, die logische Beziehungen und Verknüpfungen darstellen in der Sprache. Da geht es dauernd hin und her mit zwar, aber, während, einerseits, jedoch, andererseits, da wo logisch überhaupt kein jedoch ist. Also zwischen 2 beliebigen Pro- und Kontra-Standpunkten, gerade weil die sich so beliebig, so gleichgültig zueinander verhalten, ist nicht logischerweise irgendein aber, zwar, dennoch zu setzen. dann müssten sie sich ja schon irgendwie inhaltlich aufeinander beziehen, als sich Kritisierende. Genau nicht der Fall. Also das ist ein Schüler, der kann auf einen Einser kommen, oder auf einen Zweier, der das Hin und Her von Pro und Contra tatsächlich so wälzt, dass er den Schein einer fortlaufenden Argumentation vorführt. Von daher auch der Punkt Schluss. Das heißt, dann immer geben Sie Ihre eigene Stellung zu dem Ding kund. Ihr habt auch noch zu der Pro- und Contra-Sache. Also falls Leute da sind, die mit der Verfassung dieser Aufsätze sich beschäftigen müssen, weil sie in der Schule sind. Man merkt richtig beim Schreiben, es ist eine methodische Heuchelei, mit der man es zu tun hat. Also man merkt es an der Schwierigkeit, die man mit dem Ding hat. Man hätte ja irgendwie sehr wenig Schwierigkeit, wenn man einfach sowas hätte wie, ja, äußere dich mal zu dem, was du von der Angelegenheit so hältst. Da wird man sich schon irgendwas dazu denken, das kann man hinschreiben. Genau sowas hat es nicht zu sein, sondern das klassische Schülerproblem bei dem Ding ist, jetzt habe ich 5 Pros, aber nur 3 Kontras. Ganz schlecht. Also der Standpunkt, es muss ausgewogen zugehen. Oder meinetwegen, jetzt habe ich mir die Gliederung so gemacht, dass ich 5-mal von Pro zu Kontra hin und her springen kann. Jetzt bräuchte ich noch einen Kontra, damit ich noch einen Springerer mehr machen kann, weil sonst kommen 2 Pros hintereinander. Also da kriegt man stilistische Probleme, die sich daraus erklären, dass man permanent Schwierigkeiten hat mit der glaubhaften Vorführung dieses Scheins von Raisonnement. Also das dauernd den Schein aufrechterhalten auf das eigene Urteil denken, kommt es ganz ungeheuerlich an. Nicht ungeheuerlich an insofern, als dass irgendwas daraus folgen würde. So ein Gedanke ist beim Besinnungsausdruck schon weit weg und äußert sich halt als Schüler zu irgendwas. Nur das ist ungeheuerlich wichtig. Das ist auch der Grund, warum am Schluss immer steht, äußern Sie Ihre eigene Meinung dazu. Das ist ungeheuerlich wichtig, dass am Schluss rauskommt und dass man sich selber vorführt, als einer, der nicht einfach ein kritikloser Mensch ist, der alles mitmacht und alles schluckt, was einem von oben vorgesetzt ist, sondern als einer, der rein formell zu allem Distanz wahrt. Kritikloser Mensch wäre einfach einer, der sagt, Regierung führt es ein, dann wird es wohl schon so sein müssen, aus. Ganz schlecht. Sondern was in dieser Art und Weise von Mitmachertum, die hier gefördert, die hier hervorgebracht wird, so gekonnt ist, ist auf der einen Seite, kommt bei dieser Art, sich auf gängige Ideologien einzulassen, sie als Problem anzunehmen, nie im Leben mehr ein Gedanke heraus auf einen realen Zweck, den es in der Welt gibt, und dann womöglich noch eine Beurteilung dieses Zweckes als den will ich teilen oder den will ich lieber nicht teilen, der passt mir nicht, da will ich lieber was dagegen haben. So eine Konsequenz kommt nie raus. Kommt im Resultat immer raus, ja, lauter folgsame Menschen, die eben ihr tagtägliches Leben so treiben. Arbeiten gehen, sonst was machen, was ihnen so vorgegeben ist. Harmlose Menschen. Auf der anderen Seite kommt raus, das ist hierzulande ein Volk von ungeheuer kritischen Menschen. Das Schlimmste, was man hierzulande einem sagen kann, der ist unkritisch. Oder er wäre Duckmäuser oder wäre Untertan oder sowas. Es gibt keinen Menschen, der von sich das Urteil hat, Untertan zu sein. Jeder hat das Urteil von sich, kritisch zu sein, mitzudenken und so weiter. Ja, wodurch? Ja, genau durch diese Art und Weise, seinen Verstand zu betätigen, wie ein Besinnungsaufsatz vorgeführt wird. Deswegen auch sehr wichtig der dritte Teil, der Schluss vom Besinnungsaufsatz, in dem herauskommt, ja, so nachdem man jetzt diese Pros und Kontras quasi abgewogen hat, wie das heißt, wo herauskommt, jetzt äußern Sie mal Ihre eigene Stellung dazu. Das ist rein logisch, immanente Rücknahme dessen, man hat sowas wie eine Argumentation hinter sich. Also immer, wenn diese Argumentation nicht Schein wäre, sondern tatsächlich stattgefunden hätte, ja, dann hätte man ja wohl ein Ergebnis. Dann hätte man sich ja wohl Klarheit über eine Sache verschafft und hätte sein Urteil drüber. Genauso ist es hier nicht, sondern es können 2 Schüler, die haarscharf dieselben Pro und Kontras angebracht haben, dann am Schluss sagen, meine Meinung wäre lieber schon, meine Meinung wäre, nee, besser vielleicht doch nicht. Das sagen sie sowieso nie als Dinger, die sie behaupten wollen, als so ist die Sache. Und ich weiß Gründe dafür, sie so zu verteidigen, sondern so bringen sie es vor, als nachdem ich meinen Verstand betätigt habe, in der Art und Weise alles abgewogen zu haben, habe ich mich zu einem Urteil, zu einem Befund durchgerungen. Das Wichtige an dem Ding ist jetzt nicht, was ist denn der Befund, sondern das Wichtige ist, ich habe ihn mir gemacht. Und genau so wird man in der Schule auch beurteilt. Das Denken in dieser Art und Weise, an dem kann man einerseits immer meinen, es ist so ungeheuer konsequenzenlos, weil was macht man denn jetzt praktisch, nachdem man gesagt hat, pro oder contra? Stimmt einerseits nur konsequenzenlos, wäre ein verkehrtes Urteil. Das ist nicht konsequenzenlos, sondern eine Denktechnik, die man sich angewöhnt hat, mit der man sich lässig in der Welt einrichten kann, alles mitmachen und zu allem eine gute oder schlechte Meinung haben. Und darüber, dass man selber irgendwie eine Meinung der Sache hat, ist man schon mit sich und seiner Stellung in der Welt ganz grundsätzlich zufrieden. Das ist das, was dieser Besinnungsaufsatz leistet. Und insofern ist das, was mit dieser Technik betrieben wird, Verblödung. Verblödung darüber, dass man sich angewöhnt, das Denken als eine Sache, die sich abarbeitet an von oben ausgegebenen Ideologien, die man aber aufnimmt als etwas, was ganz selbstverständlich jetzt gerade Tagesthema ist, jetzt gerade aktuell ist und an dem man sich selber immer vorführen kann, dass man ein mitdenkender Mensch ist. Deswegen ist es auch so, dass die Themen, die gestellt sind in Besinnungsaufsätzen, zwar immer die Gemeinsamkeit haben, dass sie etwas vorführen, was allgemein anerkannt ist als gültiges Problem. Etwas vorführen wie Katalysatorauto, etwas vorführen wie Vor- und Nachteile der Kriegsdienstverweigerung, ich weiß nicht was alles. Nur andersherum, für diese Art und Weise, sich eine Denktechnik zuzulegen, ist es überhaupt nicht notwendig, auf ein bestimmtes Thema zu sprechen zu kommen. Es ist überhaupt nicht notwendig, das Thema gehört jetzt behandelt und nicht ein anderes. Das Ganze trägt sich immer noch vor, ja nicht immer noch, sondern das Ganze trägt sich vor, gerade deswegen, weil eine Denktechnik sich angeeignet werden soll, mit der, auf die man dann selber sehr stolz ist und mit der man zufrieden sein kann, trägt es sich vor, ganz formell als Angebot an den Verstand, sich zu betätigen. Als Angebot, hier hast du verschiedene Dinge, an denen du herumresonieren kannst. Im Übrigen auch der Grund dafür, warum bei Deutschaufsätzen, Abituraufgaben und sonst was, nicht ein Thema steht, sondern mehrere. Ging ja genauso gut, dass man den Katalysator einem vorknallt und dann soll das daran machen. Nein, es kommt da immer das Moment der Auswahl da, weil einem nahegebracht werden soll, das Urteil, hier geht es darum, dass ich meinen Geist frei betätige. Und das frei betätigen heißt hier ja, in einer Art und Weise, in der man sehr abgehoben ist von dem, was wirklich real Sache ist bei der ganzen Sache. Auch wenn man es aus der Themenstellung immer oftmals herausholen könnte, wenn man sie recht betrachten würde. Also soweit erstmal die Denktechnik, Besinnungsaufsatz. Ich sage nur kurz, was ich noch weiter vorhabe jetzt. Es ist immer einmal zu der Frage, ob ich finde, dass man über Sachen, die in der Öffentlichkeit so ventiliert werden, nachdenken sollte oder nicht. Ja, ich meine, da siehst du doch, dass es vielleicht Demonstrationen oder irgendwelche Medienprogramme und dann hörst du ja auch Pro und Contra und nicht dann anderen in deinem Leben. Nee, absolut nicht. Was machst du da? Zum ersten Mal eine Frage. Erstens, ich kann dir keine Antwort darauf geben, soll man Sachen, die in der Öffentlichkeit sind, selber für wichtig halten oder nicht? Sag ich dir erstens teils. Es gibt jeden Tag einen Krempel in der Zeitung, bei dem ich immer nur drauf komme, sowas für wichtig zu halten, ist schon der ganze Fehler. Beispiel, soll man Tierversuche machen? Oder soll man Robbenbabys tot oder lebendig erschlagen? Soll man oder in Bild-Zeitungstour? Das ist mir wahrscheinlich auch zugeben, wenn die als Mitteilung bringen, sowas wie, frei erfunden, hier ist eine Spezialzüchtung von Pudel, der hat irgendwie ja doppelte Halskrause oder sowas. Das ist mir wahrscheinlich zugeben, darüber nachzudenken. Ist irgendwie schon der ganze Fehler. Da gibt es nichts, worüber man urteilen könnte. Der ganze Fehler ist für wichtig. Ja. Gut. Andere Abteilung wollte ich gerade drauf kommen. Gegenstände, von denen man selber ein Urteil hat, als Gegenstand ist das was Wichtiges. Ja, dann musst du dir erstmal vor Augen führen, in welcher Art und Weise werden die eigentlich dargestellt in der Öffentlichkeit? Wenn du sowas wie Katalysator, wo du jetzt sagst, das ist eine ungeheuer wichtige Sache, ich bin gar nicht so sehr der Auffassung, aber lassen wir das einen Moment weg. Wenn dir das vorgeführt wird als, erstens ist es ein Problem, zweitens, befasst mit der Lösung dieses Problems, ist die Regierung. Drittens, ein Problem ist es, das sieht man daran, dass es tausend Gründe dafür und dagegen gibt. In dem Moment, wo du dich in der Art und Weise darauf einlässt, bist du auf einem Holzweg dahingehend, dass du dir nie mehr klar machen wirst, warum gibt es überhaupt diese Debatte, was ist eigentlich der Grund dafür, dass es sowas wie Umweltpolitik in der BRD gibt und so weiter und so weiter. Da bist du nie mehr bei einem tatsächlichen Zweck mit dem, was durchgeführt wird. Findest du nochmal in Erinnerung, wenn du es mir nicht glaubst, an dieses Beispiel von vorne mit dem Kinderkriegen. Klar wird sowas in der Öffentlichkeit dauernd ventiliert. Mein Urteil zu dem, sollte man drüber nachdenken oder nicht, geht in dem Fall so. Ja klar, ist es eine wichtige Sache, ist eine lohnende Sache, zu probieren, Klarheit darüber zu verbreiten, was will eigentlich der Staat, wenn der so eine Kampagne in die Welt setzt? Was will eigentlich der Geißler, wenn er sagt, das deutsche Volk darf nicht aussterben, es muss Nachwuchs her und überhaupt einen Pillenknick gibt es und der ist schlecht für die Bundeswehr? Also so der Sachverhalt ist dann ein sehr banaler und einfacher. Nur in dem Moment, wo du sagst, wo du die Mitteilung der Art und Weise, die in der Art und Weise erfolgt, überhaupt sind die Deutschen ihrer Kinder überdrüssig, sind wir eine kinderfeindliche Gesellschaft, indem du sowas als Problem aufgenommen hast, dann machst du dir keinen Begriff mehr von einer Kampagne, die geführt wird und von dem Zweck, sondern dann beteiligst du dich an der Kampagne, dann nimmst du sie an. Dann fängst du an, in einer Art und Weise darüber nachzudenken, indem du den Initiatoren der ganzen Sache ein riesen Zugeständnis gemacht hast. Das heißt, die beschäftigen sich mit einem Problem, das uns alle angeht. Also den Fehler hast du dann in dem Moment auch gemacht, wo du entweder bei Katalysator, bei Kinderkriegen oder sonst was anfängst, Pro und Kontras abzuwägen. Weil du mir vorhin gesagt hast, ich müsste doch, wenn ich anfange, über die Sachen nachzudenken, auch abwägen. Also wenn bei einer Sache wie Deutschen kriegen zu wenig Kinder und sollte man die Schuld eher bei den Leuten oder bei der mutlosen Führung suchen, da komme ich nicht auf die Idee, zwischen diesen beiden Unverschämtheiten abzuwägen, sondern da komme ich nur drauf, überhaupt die Verbreitung solcher Lügen ist da Sauerei und die gehören anständig kritisiert. Da komme ich doch nicht darauf, die Frage, wie willst du es denn jetzt abwägen, selber noch aufzunehmen und dann sagen, teils, teils, wahrscheinlich ein bisschen sowohl als auch. Merkst du, das ist also du bist auf alle nicht gegen einen Wegerinnungsbildung aufgrund eines akustischen Vortrags. Ich habe dich akustisch nicht verstanden, sag nochmal. Das ist vorhin auch ein kleiner. Du bist nicht pauschal gegen die Lösungsbildung aufgrund eines akustischen Vortrags. Sag mal, ich kann das nicht einfach darstellen. Wenn wir ein Problem unterbreiten, in diesem Fall jetzt dieses Kandidat war, also, gibt es furchtbar ein Aspekt, wenn das als allgemeines Problem sich vorstellt, darüber Klarheit zu verschaffen, auch über die eigene Stellungnahme dazu. Wenn ich mir mal frage, für wen ist das ein Problem und nicht da? Und das hat mit den Abwägungen von Pro und Contra gar nichts zu tun, das geht da hinter dieser Basis zurück. Probier das mal in jedem beliebigen Thema, ich garantiere dir, die Sinnungsarbeit kriegst du darüber nicht zustande, aber Klarheit über den Gegenstand steht ihm zu schonen. So ist ja auch ein persönlicher Punkt hinter dem Katalysator. Und wenn man sich dann auch mit Katalysator oder ohne Katalysator abfährt, dann muss ich doch das Problem in gewisser Weise abwenden. Ja, dann mach das mal. Du machst mal nach genau dem Muster. Für wen ist ein Problem und inwiefern? Für mich jetzt, weil ich mir ein Auto kaufe, inwiefern ist das ein Problem? Ja, entweder das ist ein teuer und oder das ist auch gut für die Bäume einfach mal. Das ist halt ein Problem. Inwiefern ist es für dich ein Problem? Ja, ob ich mir jetzt ein Auto mit Katalysator oder ein ohne mit anschaue? Nein, das ist nicht der richtige Schlüssel. Der Schlüssel lag nämlich jetzt, wie so kommt das? Das, was für mich zu teuer ist, wenn es der Umwelt nutzt, oder das ist der Umwelt schadet, wenn es für mich erschwinglich ist. Warum stellst du dich denn gleich dem als ein praktisches Problem, an dem du nicht vorbeikommst? Ohne dann wenigstens das Feststellen, aha, hier existiert für mich ein praktisches Problem, an dem komme ich nicht vorbei, obwohl du dich fragst, warum? Die Warum-Frage stellst du dann nicht, die ist übrigens in der Technik des Besinnungsaussatzes auch verboten. Das heißt, warum man kommt dann auf den Spaß Garten, der will bla bla. Aber für mich komme ich nicht raus. Ich weiß ja nicht, ob ich mir jetzt ein Auto mit oder ohne. Das stimmt. Aber dann sag auch, jetzt tut der Besinnungshauptstation, wie es geht, da keine andere Stellung zu irgendeiner Sache, als ihn, dass ich ihn hier einerseits zum praktischen oder zum eingebildeten praktischen Problem habe. Und du dann so der Zeit die Sache, ich glaube, Stellung zu ihr existieren, entweder zu teuer oder für die Umwelt tätig, und als sei sie damit erledigt. Weil das andere, was du da bekommst, dann auch ein Staat, dass der das teuer macht oder dass der den Arbeiter, das ist doch gerade, wir sehen uns auch jetzt gar nicht erlauben. Der kriegt ja nicht vor. Ja, aber er hat uns den Mittelteil so dargestellt, dass wir das mit großen Kontrast abnehmen. Und der hat dann gemeint, das ist nicht gut, weil er dann irgendwelche fadenscheinigen Sachen macht und eine Argumentation vorbeugt. Aber wenn ich mir irgendwas ablehne, dann mache ich das nun mal so, sonst komme ich da auf keinen Schluss, was ich jetzt machen soll oder nicht. So kann man sehen, was keinen Schluss. Aber da muss man, glaube ich, auch tatsächlich drüber argumentieren, was die Einbildung, die der Besinnungsaufsatz haben will, selber, da bist du selber ein lebendes Beispiel dafür, kannst du deinen Kompostsaugen machen, ist ja ungenommen. Als Teil des Besinnungsaufsatzes und auch das Thema der Schule führt. Ich habe es auch verstanden, was er gemeint hat, aber er hat das total verdammt und hat gemeint, das ist so die Argumentation, als total blödsinnig. Das ist auch blödsinnig, die Argumentation. Weil sie gar nicht mit dem praktischen, mit der praktischen Entscheidung zu verwechseln ist, die du fällst. Du sagst gut, du machst aus irgendwelchen Gründen deinen Müll andersrum auseinander sortieren. Jetzt sagen wir, jetzt sollst du aber nicht. Aber wie soll das die Leute denn machen? Komm, das ist das Problem, was du aufmachst, das ist wirklich ein bisschen abseitig, meine ich. Du machst doch tagtäglich alles Mögliche, entscheidest dich, ob du dorthin gehst, sonst was. Ich mach doch nicht vorstellen, man bräuchte, um irgendeine banale alltägliche Entscheidung fällen zu können, sowas wie ein vorgegebenes Schema, wo man Pro und Contra einsortiert und dann beide gegeneinander abwägt. Also was sagt dir doch deine eigene Erfahrung, dass du das nie machst? Du schreibst doch nicht dauernd einen Besinnungsaufsatz, wie du irgendwas tust. Also, so kommst du mir langsam schon vor. Ein Ablauf und eine gewisse Argumentation ist klar, dass mir jetzt einfach ein Thema vor den Augen geknallt hat, dass ich jetzt darüber schreiben muss, das ist mir klar, dass ich das nicht kann. Aber das ist doch eine gewisse ein System, wie ich eben denke. Und ich finde das System dann nicht abwegig, weil ich sowas mache. Wenn ich dann nicht sage, wenn ich nur einen Wald als Teil kann, dann ist es eine Chance, kann man sagen. Und ich das andere auch eigentlich, das so auch, dann sollte man auch sagen, das ist ja aber nicht so ein Handel. Argumente gegeneinander zu stellen. Es geht also ein Argument mit einem anderen Argument zu widerlegen. Da ist unter anderem zum Beispiel daran. Ich glaube, irgendwann, wenn man lernt, wie man so einen Aufwand aufgeziehen hat, lesen, die Frage Das ist ja richtig schön aus dem Kultur gekriegt. Jetzt kommt also wieder raus, ich denke, da lebt keine deutsche Note mehr, aber das kennen Sie jetzt genauso weiter. Das ist doch ein Vorwurf. Na, wie denkst du denn? Das ist ja gerade gesagt. Irgendwelche Schlüsse. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Also, ich ignoriere das sowieso eine Sache. Das schickt die mit Argumenten sowieso nicht so viel. Wenn ich mich mit öffentlichen Zumutungen, die ich mein Leben zu gestalten hätte, auseinandersetzen muss, weil jetzt die ganze Welt der Müll kommt in Anspruch, dann sollte es ja nicht seinen Müll sortieren. Warum kommt da dann keine Schlüsse? Das ist aber die Frage, die vorgeführt werden, wenn ich ja, mit theoretisch auf einer Sache stelle, wie ich habe sie unmittelbar als praktisches Problem, so wie es mir auch angetreten ist. Es gibt doch praktische Probleme, da muss man sich entscheiden und dann braucht man Argumente dafür. Gut, jetzt mag ja sein, bloß jetzt soll man sich theoretisch zu allen Gegenständen der Welt, die da als Themen aufgeworfen werden, gleich wie so verhalten, wie man müsste jetzt praktisch irgendein behauptetes Problem lösen, was damit existieren will. Wenn ich dann sage, also jetzt sammelt sich das, was dafür und was dagegen spricht, dann kommt kein einziger Schluss vor. Also keine einzige Behauptung kommt, ach, deswegen ist das so. Von Gesichtspunkten, also von Problemstellungen vor, die ich am Ende bewerte, wo ich sage, ich sortiere mich lieber auf die eine als auf die andere Seite, dazu selber, mir ist der Wald wichtiger als mein Geld, das sollte da kein Schluss sein. Das ist eine Entscheidung, die du fällst, aber doch kein Schluss. Also ein Endschluss, diese Kalten. Und das soll als theoretisches Verfahren, die Betrug auch das Gefühl werden, aber jetzt haben nicht. Also nur um das zu dem Verfahren noch mal sagen, kann nicht, dass am Ende ein Schluss herauskommt, ein Endschluss theoretisch, also die stellen mich auf die Seite oder sonst was, sondern der Witz soll ja da gerade sein, dass Gleichgültigkeit der Inhalt des Verfahrens ist, dass alle Argumente für oder dagegen gleich gelten. Das wird da gelernt im Übrigen. Also das resoniert im Sinne von gerade da, wo ich dann hinterher behaupte, ich habe meine kundige persönliche Meinung. Wie ich das mündige gerade da bin, dass ich alles gleich, im Wörtlichen Sinn gleich gelten lasse. Und was da gleich gelten gelassen wird, sind übrigens nicht diese praktischen Gesichtspunkte, die du sie hast, sondern die gleich von höherer Warte mit der Problemstellung aufgemacht sind. Also am Katalysator-Auto, da heißt dann wirklich die Frage, wer ist den Leuten jetzt ihr Geld wichtiger oder ihre Umwelt? Dann sollte ich einmal fragen, kommen die Alternativen zustande? Das war jetzt gut, weil die Sache ist gezwungen irgendwann, sich zu entscheiden in dem Scheißladen, ob man jetzt das Auto kaufen will oder nicht und wie. Sagst du, deswegen muss man sich auch gleich theoretisch positiv so dazu stellen, dass man immer unter der Entscheidung steht und dann so tun wie es werden die Freiheit der Eigenwahl. Das ist eben beschrieben worden. Weil das ist gerade die Freiheit. Dann sagt man, dass es leider so ist, ein entzwungenes Entscheidungsverhältnis. Und das ins Resonieren übersetzt, führt zu einer Entscheidung, die gefällt werden. Alle angeblichen Probleme, die da auf der Matte stehen, werden verantwortlich betrachtet und gewählt. Weil die Illusion bleibt schon stehen, dass so in der Welt verfahren wird, wie man gerade resoniert. Also deswegen, das ist auch wenigstens zu dem, wo du es praktisch machst, das ist gerade eine erzwungene Entscheidung, die man da fällen muss. Zwischen lauter so gehören Gesichtspunkte. Natürlich. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was ich diesen tierartigen Verfahren setze. Warum kann man gerade das Alternative anbieten? Ja, beim Katalysator ist ganz einfach, das ist erstmal die Frage, warum? Warum ist das so nötig? Frag dich doch das mal, nicht gleich entscheide ich mich dafür oder dagegen. Warum soll das nötig sein? Zweitens, warum sollte das so schwierig sein? Wenn ich die Frage beantworte, kommt doch was ganz anderes. Machen. Das heißt, das umweltfreundliche Automobil lässt in Europa noch auf sich warten. Erläutern Sie die Dringlichkeit für die Einführung eines solchen Autos, wie auch die damit verbundenen Schwierigkeiten. Begründen Sie, welche der diskutierten Lösungsmöglichkeiten Sie vorziehen. Also, hat man alles drin von dem, was jetzt in der Debatte war. Einmal, das Ding ist also Notwendigkeit behauptet. Es lässt auf sich warten. Erläutern Sie die Dringlichkeit. Das heißt übrigens, das Ding ist dringlich und auf den Standpunkt hat man sich zu stellen. Es muss unbedingt sein. Also immer in der sogenannten Fragestellung schon ungeheuerlich viel an Auskunft gegeben, die dann, wurscht, wie man in der Frage Beantwortung weitermacht, als Auskunft immer fertig unterstellt ist, als Urteil. Gut, jetzt wäre es kein Aufsatzthema, kein brauchbares, wenn es nicht so weiterginge. Erläutern Sie die Dringlichkeit. Gut, könnte man noch sagen, ja, wenn es denn dringlich ist, dann wird es halt gemacht, dann ist es da, na und? Nein, so hat man kein Problem. Wie auch die damit verbundenen Schwierigkeiten. Also, wieder man hat abzuwägen zwischen was. Das ist nochmal zu der Technik der Abwägung, weil die jetzt so angeführt worden ist als das wäre doch irgendwie eine ganz selbstverständliche Gepflogenheit des Denkens, um überhaupt zu Entscheidungen zu kommen. Man kann gerade an der Technik, die da verlangt wird, im Besinnungsaufsatz, das genaue Gegenteil sehen. Nämlich daran, wenn man tatsächlich alle möglichen Dinge, die unter dem Titel Pro und Contra aufgelistet sind, er bestehen lässt, alle als irgendwie gültig, und dann allen Ernstes sagen würde, nach dem, was ich jetzt aufgelistet habe, muss ich jetzt eine gültige Entscheidung treffen. Da wird man verrückt, das geht überhaupt nicht. Da müsste man ja permanent sagen, entweder ich entscheide mich jetzt gegen, wo ich doch die ganzen Pro-Seiten als Berechtigte anerkannt habe, oder umgekehrt. Man merkt da zu dem Urteil, von dem man die ganze Zeit ausgegangen ist, sämtliche für wie gegen sogenannten Argumente sind Berechtigte und sind Notwendige. Ja, von dem Urteil aus kann man ja überhaupt nie zu irgendeiner Entscheidung kommen. Also das ist nicht nur, ein Fehler zu meinen, diese Technik wäre was, ohne dass ein Mensch nichts entscheiden könnte, sondern andersherum, wenn einer tatsächlich Pros und Kontras auflistet, kommt der Besinnungsaufsatz heraus, aber nie eine praktische Entscheidung über irgendwas. Wie man Auto kauft. Warte mal, ich weiß nicht, ob du jetzt ein Missverständnis vorliegt. Also wenn du dich auf das Aufsatzthema hier beziehst, dann geht es daran vorbei. Ich weiß nicht, ob du das jetzt wolltest. Da geht es darum, die Einführung lässt auf sich warten. Das ist was anderes als, was überlegen Sie sich, wenn Sie ein Auto kaufen? Die andere Frage, was überlegt man sich denn wirklich, wenn man ein Auto kauft? Merkst du übrigens immer, erstens, du willst das Ding haben. Zweitens, dafür, dass du es kriegst, gibt es Bedingungen. Die heißen, du musst zahlen. Nächste Sache, das Geld wirst du auch nicht in Überfluss haben, also du musst überlegen, willst du jetzt das Geld wirklich für das Auto ausgeben oder. Und du merkst nur bei jedem Punkt, so oder so entscheidest du dich halt, und wenn du einfach die Sache betrachten wolltest als, ich habe ja quantitativ aufgelistet Pro und Kontras, und danach richtet es sich, ob ich jetzt das Auto kaufen will oder nicht, kommst du nie zu irgendwas. Denn, mal so gesagt, angenommen du entscheidest dich jetzt praktisch, das Auto nicht zu kaufen. Hast du ja nicht gesagt, überhaupt das Pro, ich habe ein Bedürfnis nach Auto, wäre ungültig. Umgekehrt, wenn du dich entscheidest, das Ding zu kaufen, hast du immer noch die Sache, die du in Kauf nimmst, ist doch weiterhin eine. Das ist übrigens keine Sache, die sich an sowas wie, die irgendwie eine naturwüchsige Eigenschaft vom Denkprozess wäre, sondern das ist doch ein Umgehen mit Bedingungen, unter die man gesetzt ist, wenn es irgendwie um Realisierungsprozess wäre. Sondern das ist doch ein Umgehen mit Bedingungen, unter die man gesetzt ist, wenn es irgendwie um Realisierung eigener Bedürfnisse geht. Das hat doch nicht, liegt doch auch nicht an der Natur des ein Auto haben wollen, sondern der Natur des irgendein Bedürfnis haben wollen, dass sich daraus, aus dem Bedürfnis sofort ein Resonieren ergeben würde, das abwägt, das Bedürfnis kontra das, was man dafür in Kauf nehmen muss, beziehungsweise bezahlen muss, um es sich realisieren zu können. Also allein, dass man zu so einem Kalkül genötigt ist, zeigt ja nebenbei einiges darüber, wie es in der Gesellschaft hier zugeht. Nur das soll nicht Thema sein. Nur der Hinweis, was immer man macht, man entscheidet sich dann halt für irgendetwas, und die Entscheidung hat man halt getroffen, aber die ist doch nicht nachzuvollziehen in, man hat es aufgelistet. Also wie gesagt, mein Argument an der Stelle heißt, wenn man die Pros und Kontras alle ernst nimmt, dann kommt keine Entscheidung zustande. Denn jede praktische Entscheidung würde ja heißen, man entscheidet sich gegen die Pro- oder gegen die Kontraseite. Dass da ein Konformismus, den ich denke, einreißt, der sich beteiligt an einem staatlichen Vorhaben von oben, das heißt, dass das gar nicht vorkommt, sondern als Aufforderung, sich einfach anzuzugehen, resonieren die Stellen dazu zuzulegen. Also wir als Deutsche haben so viele Kinder, die können bei den Regeln nicht steuern. Also das staatliche Projekt, wenn du da auf die zugehst, die Reserven auszufüllen und Leute in den Müll wieder zu bewegen. Das könnte man auch herausfinden, ist bei Personen denken, dass es garantiert ist, auf der Tagesordnung. Ich glaube, da ist wenn die Bewegung einzugehen, sondern wieder auch. Wenn man jetzt erst mal sagt, zwei praktische Probleme zu bewältigen und man müsste das entscheiden, die Denken freisetzen. Also man müsste die Notwendigkeit für bestimmte Sachen was zu überlegen, gleich immer unter dem Gesichtspunkt, wie komme ich zurecht betrachten. Dann macht man einen Fehler, der praktisch auch sehr schädlich aussieht. Wenn ich nämlich von vornherein die Welt, wie sie ist, als gewöhnliche Beziehung alles nachdenklich unterstelle, und wenn man von vornherein den Schluss verzieht, ja vielleicht ist die Welt überhaupt nicht so die Art, das ist eine Vorteils-Nachteils-Rechnung. Wenn wir die Erfüllung meiner Bedürfnisse verspricht, wenn ich erkundig hier zu denken nachkommen kann, ja natürlich muss man sich nach der Denke stecken, das ist mir populär auszudrücken. Natürlich muss man sich in den Verhältnissen, in die man gestellt ist, also feste Notwendigkeiten, in denen man sich gerade einmal bewegt, weiß, wie sie sind, das wäre die Argumente gewesen. Weil es ihm so gibt, müssen wir jetzt denken, dass die Wettbewerbung als, naja, es gibt drei Punkte, die bringen eine Linie für und fünf, die bringen eine Linie gegen. Also machen wir es wieder nett. Dass man also den Takt braucht, gleich von vornherein zu massiven Denken gemacht. Das ist eben insofern sehr fatal, dass auf der einen Seite immer die Handlungsfreiheit für diejenigen, die die Welt nach Sachzwängen einrichten, ausgesprochen ist. Also umgekehrt gedacht, von vornherein sich gemüht, vielleicht die Welt ein bisschen anders einzurichten, sodass man mit dem, was man gerne will, zum Beispiel ein Auto, das verkauft, wenn er sich die Verfügung macht und so weiter, von mir aus hat aber die natürlich von vornherein. Also man zeigt sich immer sehr dumm, die Notwendigkeit und tut so, dass könnte man sich jetzt da in Form einer Freiheit eröffnen, indem man immer zu den amtlichen Arbeitsschritten was dafür und nicht was dagegen. Zur Leistung des Denkens macht. Es ist so, wenn man das nicht sagt, aber so eine Beziehungsabschluss der Lösung, weil er genau dazu anhält. Er wollte haben das Problem und er kommt hin. Soll man sich vielleicht mal fragen, wieso gibt es das Problem keine Zahl aus? Wieso gibt es das Problem zu wenig Deutsche? Sollen sie verboten abgeben, zu was sagen wollen? Ja, das gehört jetzt von mir vor. Wie soll man das denn wirklich leisten? Ja, das ist einfach auch eine Aufsetzung geschrieben, oder eine schöne Schlussaufsetzung. Er ist jetzt nicht dafür. Er hat immer noch nicht verstanden, worauf und wann. Ich finde es eigentlich gut, dass wir ganzen Abwägen und Zwischenpunkt von Reiz zu analysieren, die dann so genervt sind. Aber ich verstehe immer noch nicht, also wenn ich an einen Punkt angedacht bin, muss ich eben nicht also das Abwägen, das Abzählen, gegeneinander habe ich mich dann gefragt, also für wen sind die Probleme zu viel lernen. Also an dem Punkt muss ich auch wieder mein Argument, meine eigene Argumentation halt ansetzen. Das steht auch nicht, dass ich, ja, egal. Zum anderen jetzt das Thema, soll man sich Besinnungsaufsätze schreiben, ja oder nein? Zum anderen ist schon die ganze Zeit. Dass das gesagt worden ist, wäre kein Besinnungsaufsatz. Besinnungsaufsätze über das Thema ganz normal genau wie der geht. Sprich, man ist dafür, sprich, auch dieses dagegen. Was wir hier gemacht haben, ist dann was anderes. Wir haben den dritten Besinnungsvortrag, Besinnungsaufsatz versucht vorzutragen, weil das auch für ein arbeitsgezieltes Ding geht. Da kommt nichts mehr vor, von dem ich dir vollkommen zu. Und dann, was sieht es denn anders als ein Schüler? Da siehst du, das ist gerade die falsche Tendenz, wenn ich von Besinnungsaufsatz frage. Ja, wenn ich auf dieser Welt lebe, ich meine, ich auch als politischer Bürger und sage auch, dass es hat wenig Sinn, warum irgendwas, sei es mit Besinnungsaufsatz oder sei es Wallstein oder was auch immer, anzugreifen und irgendwie zu bringen. Dann war die Einleitung, einfach die Feststellung, es gibt den deutschen Unterricht und das ist ärgerlich genug. Gut, da kann noch jeder Besinnungsaufsatz mitnehmen. Jetzt sind wir an der Zeit, sich über Pro und Kontra des Besinnungsaufsatzes Gedanken zu machen. Kommt der Hauptteil. Wer hat sich enttäuscht? Weil dieser Hauptteil nicht gesagt hat, man lernt dabei einerseits die Grammatik, andererseits widersprechen viele grammatischen Regeln des Besinnungsaufsatzes auch schwer der Logik. Pro dagegen, damit meinst du durchs Leben. Weil mit den Techniken der Grammatik und des falschen Denkens, die man im Besinnungsaufsatz lernt, kann man sich hinterher sehr gut ein Alt bestellen. Das wäre jetzt Besinnungsaufsatz gewesen und der hat dann den Schluss, wozu entschließen wir uns? Und der richtige Schluss für den Feierkrieg, der kann nur heißen, bessere Besinnungsaufsätze. Also wenn man sich aus dem Alt auch noch ein Kamel sehen. So, jetzt ist ein anderes Satz. Wir sehen sich von Anfang bis Ende ein verrücktes Bedingungsaufsatz, das an dem überhaupt nichts Politisches ist. Dass sogar die Spielkünste, die der Mensch dabei gebracht kriegt, zu überhaupt nichts taugen, als ihn vom Denken abzulenken. Und dann kommen wir natürlich auf den Teil 3, was soll man jetzt machen, vergeblich? Da wäre es in Teil 2 schon erledigt. Das Ding abschaffen, so schnell wie es geht. Die Leute sollen anders über sich selbst nicht nachdenken. Aber für sein konstruktives Anliegen, da irgendwie muss man doch jetzt in den Schulen einen Aufsatz schreiben, wie schreibe ich den nicht? Dafür bringt es nichts. Weil es gibt gar nicht eine praktische Erörterung jetzt hier gewesen, wie man jetzt den nächsten Bildungsaufsatz über die Bühne bringt. Im Übrigen, das war es nebenher heimlich auch. Also, wenn jetzt die ganzen Regeln sind, die beherrscht, dann könnt ihr das auch nicht machen. Das war ja gar nicht die Absicht, euch da irgendwie anzuleiten, dass ihr das ohne so viel Rattenschnaps mitbringen wollt, ein bisschen ins Haus. Sondern es war eigentlich eine Verurteilung, eine Aburteilung an diesem Ding überhaupt nichts Gutes. Wenn so die Ausbildung des Denkens in dieser Gesellschaft passiert, ist furchtbar was faul. Das ist nämlich eine Erziehung zur Dummheit. Ja, wenn das Vorteil ist, Erziehung zur Dummheit, der warst du vergeblich auf einen Verbesserungsvorschlag. Wie kann die denn besser finden? Ich bin eigentlich hierher gekommen, um irgendeinen Vorschlag zu bekommen. Weg damit, das ist dein Vorschlag. Er sagt bloß streichen. Aber der reichste Geiger müsste schon ein paar andere Sachen noch mitstreichen. Darauf sollte sich aufmerksam machen. Erstens ist der Besinnungsaufsatz scheiße, zweitens ist deine Abschaffung mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Nimm mal ernst, denn natürlich kannst du deinen Weg dann auch quasi neu von dem Besinnungsaufsatz weiterdenken. Sie soll mal gesagt haben, dass es damit geleistet. Das ist ein Beitrag zum Funktionieren der Demokratie, was da einübt. Aber die Besinnung auch das an und für sich, sonst sind es auch nicht so fürchterlich dran, sondern das, was das anrichtet, da hinten in seiner demokratischen Nutzanwendung. Sich jeden an Vorteil, den die Politiker einem zur Auswahl hinstellen, anzieht, weil einen von beiden muss man ja schlichten. Das ist die Kenntnis in meiner Reihe. So richtig bis hin zum Skepsis in den USA, da haben sie es geschrieben. Elektrischer Stuhl oder Injektionen, da kannst du abwägen. Besinnungsaufsatz, erstens, ich habe das praktische Problem, zweitens betreibe ich Budget, das andere geht schneller, was lieber stricken. Versteht, das ist eine unverwüstliche Technik des Denkens, die in der Schule richtig durchexerziert wird. Die wir jetzt ja sogar noch nicht auf den der Punkt, wo die... Nimm von dem Punkt... Ist unabhängig davon, ob du unser Urteil über Besinnungsaufsatz bis jetzt teilst oder nicht. Die Frage, unabhängig davon, ob du unser Urteil über Besinnungsaufsatz bis hier teilst oder nicht. Gut. Gerade zu dem Punkt. Wenn das Urteil über das Ding ist, das ist ein Mittel zur Verdummung der Leute. Und man fragt sich dann, was ist die Alternative dazu? Was ist also das Bessermachen? Ja, musst du doch erstmal bedenken, wenn du dich auf den Standpunkt stellst, ich will etwas besser machen, musst du doch erstmal für die Sache sein, die da besser gemacht werden soll. Also wenn man, verstehst du, um zu sagen, ich halte Besinnungsaufsatz für irgendwie was Schlechtes, ich will ihn besser machen, müsste ich ja bei dem Urteil, bei dem wir jetzt angelangt sind, ich will eine effektivere Verblödung haben. Also merkst du, von daher ist deine Frage so krumm an der Stelle. Nein, müsstest du sagen, wenn du bei dem Urteil, der Besinnungsaufsatz ist Verblödung, dazu sagst, und was setzt man Besseres an seine Stelle? Ja, wenn das Ding einen Zweck hat, den man nicht teilt, den man bekämpfen will, dann will man doch nichts an die Stelle von dem Ding setzen, dann will man was weghaben. Ja, das ist natürlich auch nicht, wenn du das alles richtig machst. Ja, genau. No. Nee, also wir halten es irgendwie so. Alles, was wir nicht haben wollen, wollen wir halt haben. Stimmt. Kommt bei uns. Sie können das mal aufpassen, das ist Ihnen sogar auch recht, aber das war eigentlich nicht, dass die Zeit der Schüler sind. Ja? Wenn ihr den nächsten Besinnungsaufsatz zu schreiben habt, dann könnt ihr ruhig hinschreiben. Wir haben neulich auf dem in der WG gehört, dass das alles scheiße ist, diese Argumente haben wir eingesehen. Dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr durchfallt, wenn außerdem noch der Verfassungsschutz irgendwie auf eure Schüler aufmerksam wird und ihr euer Leben wieder, wie solltet ihr das machen? Hier ist es von vornherein keine praktische Alternative. Am Schluss steht hier keine Empfehlung für ein umweltfreundliches Automodell für Ladhüpfer. Das will ich auch sagen, darum geht es ja nicht. Sondern hier gibt es ein theoretisches Vorteil. Über das, was diese Angelegenheit selber nicht anrichtet. Und das eine ist klar, dadurch, dass man es begriffen hat, ist die Sache noch gar nicht weg. Dadurch, dass man selbst die Gier verweigert, wird man durch zum Opfer dieser ganzen Reise. Aber die Kirche tut immer so, als müsste das Interesse, den Krieg zum Opfer einer Verweigerung zu werden, also irgendwie noch mitzumachen, dann ist das einem da aufgetragen, dass dafür eine praktische Lösung zu finden. Als müsste die gleich auch das Resultat des Nachdenkens sein. Als wäre nicht mal im Nachdenken, und dann kommt noch an, weil da praktische Schritte braucht. Aber als wäre das nicht erstmal ein gerechtes und kriegs- und fertiges Vorteil, diese Sache taugt nicht. Keine Alternative. Diese Sache ist einer Alternative nicht würdig. Es gibt auch keine Alternative zum lieben Gott, wenn man mal gesehen hat, dass das alle Handel machen. Was da auch kein Erlass-CEO haben. Da würde ich mich auch gegen verwarnen, wenn du nicht an lieben Gott glaubst, dann wird er wohl dann glaubst du sagen, dann würdest du sagen, ja, das Kind, das hast du doch gerade geneigt, dass das theoretische Urteil damit fertig ist. Dieses Ding gibt bloße Welle, die kann glauben, fertig. Das ist ein anderes Thema, das ich eigentlich gar nicht anschneiden. Bloß ich lasse doch immer da nachfragen nach einer Alternative, so als wäre das ja eine praktische Empfehlung dafür, wie man sich im Deutschunterricht ausführt. Das war eine Polemik gegen den Deutschunterricht, das war eine prinzipielle. Man ist am Ende nicht schlauer als vorher. Und dann werde ich nichts gelernt. aussetze, kann ich ja jeden Standpunkt vorführen kann. Also, weil ich komme nur deswegen gerade nochmal drauf hin, weil mein Deutsch praktisch mit beiden verwechselt worden ist. Es wird einfach alles, was man was anführt, in den Status einer Wohlbegründetheit eingesetzt. Wenn ich sage, Katalysator, das sind zu teuer, dann behaupte ich, das hat einen guten Grund, über den rede ich jetzt nicht, sondern führe es als Argument an, dafür, dass Katalysator-Autos als Problem stellt. Also das ist an dem Verfahren eingewandt worden. Ich führe lauter Pros und Kontras ein, als begründete Sachen, ohne einen einzigen Grund zu nennen. Ja gut, wenn Sie so böse damit also Partei ergriffen, führt ja die Existenz dieser Gesichtspunkte. Jawohl, so teuer ist ein gültiger Gesichtspunkt, Wahl ist ein gültiger Gesichtspunkt. Ich weiß mir nicht kein Mensch warum, aber das behauptet er beständig und führt jetzt an als Pro oder Contra. Das ist der Schwindel an dem Verfahren. Der ist dann auch einzusehen, dann muss man doch nicht gleich sagen, ja, aber kann man dann überhaupt noch denken, wenn man den Schwindel. Also, ich suche das nur als Blödung, also dass man auch hat, dafür möchte ich ja nicht abschaffen. Also, weil das ist ja eine Lösung, dann hat es dann nicht so eine Lösung. Und ich meine, ich gehe fragen, eben auch sonst im Moment, ja, einfach die Möglichkeit für Förderung abzuschaffen. Also, ich glaube, es wäre erstmal eine reale Gesellschaft möglich. Ich meine, dazu geht es schon, wenn es so schön ist, dann natürlich nicht so, um erstmal auf den Weg des Abzuschaffens zu immer ganz technisch und so zu beschäftigen. Ja. Ich würde zwei andere Sachen dazu sagen. Erstens, du hättest die Mindestnorm, die Frage einschieben, warum wäre es einfach nicht so einfach zu lassen? Warum reicht das nicht, wenn ich sage, die Scheißverfahrensweise, jetzt warum lege ich Schule darauf, sollen wir es? Ist doch die Frage. Weil dann hinten nach kannst du dich dann sagen, ja, und wie kann ich mit der entziehen? Es steht behauptet, in der Schule sehr schlecht. Zweitens, aber ansonsten für dich selber immer. Also das soll ja auch nicht gesagt werden, dass man damit, dass man in der Schule noch seine 7 oder 10 Bildungsaufsätze schreiben muss, deswegen auch außerhalb überhaupt so denken soll. Und das möchte ich einem schon beibringen. Also zumindest, wenn man es nicht idealerweise beherrscht, mit Ja und Aber und Dennoch und Weil, dann zumindest, dass man den Standpunkt teilt, die Welt ist voller gültiger Gesichtspunkte, zwischen denen man sich zu entscheiden hat und die alle irgendwie wohl begründet sind. Ja, das kann man doch außerhalb der Schule wirklich ab sofort sein lassen. Das ist auch nicht das Schlechteste. Das andere laut, ja, immer erstmal fragen, warum legt die Schule da so einen Wert drauf? Wem ist da eigentlich dran gelegen und warum? Was hat die Welt von diesem Denkverfahren? Was soll die alternativ gesagt worden? Da kommen ein paar gute Gründe, haben die nicht zu bieten, für das, was sie einem servieren. Also soll man sich ein Verfahren antrainieren, dass man die Sachen aber einsieht, ohne dass sie gute Gründe haben. Dann fragen wir da, wo kommt das her? Was keine guten Gründe hat, das beruht also auch auf was anderem, der Schluss gleich. Beurteilt darauf, dass man es machen muss. Jetzt wird sich dazu eingefügt, das hätte aber andere Gründe noch. Die soll man jetzt im Besinnungsaufsatz sammeln, wie wenn man jetzt anbieten will. Aber es ist bloß erfundene Pro und Contra. Also was gesagt worden ist, die Bestandung der Politik, der Wirtschaft und was weiß ich des Käufers. Ja, mit dem Auto runter, der Konsument. Wie wenn das gleich, also wirklich gleich geltende Gesichtspunkte wären. So soll man es ablegen. Dabei weiß doch jeder, dass beim Konsumenten das Geld entscheidet, was er hat, das ist wenig. Bei der Wirtschaft entscheidet den Gewinn, den sie machen. Das ist ja viel, das geht nach ganz anderen Prinzipien. Und die Politik sorgt dafür, dass das Geschäft läuft. Das sind doch ganz unterschiedliche und unterschiedlich wichtige und würdige Gesichtspunkte. Das soll man so tun, wie alle sind sie miteinander zu vereinbaren. Jeder. Schwierig, schwierig. Ja, das war der Ausgangspunkt der Fragestellung für den Aufsatz. Und am Ende hat man es bestätigt, jawohl, schwierig ist es und ich kann jetzt zusätzlich noch für mich selbst entscheiden, ich würde, wenn Sie mich fragen, vorzugen. Und was ist am Ende rausgekommen, dass die Sache irgendwie so ist, wie sie ist, halt schwierig. Dass man mehr als die Argumente sammeln, für und gegen sich sprechen, eigentlich nicht machen kann. Und dass aber die Verantwortlichen das haargenau auch machen können. Das ist auch noch eine Lüge, die mit dem Verfahren verbreitet, dann zustande kämen. Weil das was hier vorhin als Thema abgehandelt worden. Da muss ich mich nicht so entscheiden. Zum Beispiel diejenigen, die wirklich für die Entscheidungen treffen, über wie es in diesem Laden läuft, die haben diese Sorge, Zwang überhaupt nicht. Die entscheiden nach anderen Gesichtspunkten und ja, gerade die sollen sich doch bloß noch idealerweise als seine eigene Besinnung auch dazu gemütet führen. Dann kommt am Ende raus, die Politik lenkt ungefähr genauso um den ihre Entscheidung mit der Schüler und sein Besinnungsaufsatz. Also ich hätte noch anzubieten. Ansonsten, wenn es Diskussionsbeiträge gibt, dann diskutieren wir natürlich weiter. Ich hätte noch anzubieten jetzt, nach der Ausführung über die Methode des Denkens, die einem da angewöhnt wird. Ja, das wurde. Anhand von Themen, die derzeit für sehr wichtig gelten. Das ist die eine Seite, das heißt Handreichung zur Friedenserziehung in der Schule, also zur Behandlung des Themas Frieden im Unterricht. Das andere ist Systemvergleich. Ein paar Zitate, die ich hier habe, die sind aus einem Buch, das vom Bayerischen Kultusministerium ausgegeben, an Lehrer gegeben wird, und die kriegen Direktiven darüber, wie ist das Thema Frieden dort zu behandeln. Ausgangspunkt natürlich, die haben sich so in den letzten Jahren mit der Friedensbewegung und ihrem Zuwachs konfrontiert gesehen und haben sich jetzt als Kultusministerium Überlegungen gemacht, ja, wie begegnet man dem, wie steuert man dem gegen. Gleich vorweg, die Technik, wie das geht, geht nicht über eine schlichte Verurteilung. Also, es geht nicht so, dass man jetzt Schüler abfragen würde daraufhin, dass sie sagen müssten, dass die sind in Wirklichkeit eine fünfte Kolonne Moskaus und deswegen muss man sich vor ihnen hüten. Und wer das nicht schreibt, kriegt einen Sechser. So geht es nicht. Sondern genau die Technik des Abwägens, des Für und Widers, des sich ein Urteil bilden aufgrund dessen, auf der Grundlage dessen, dass immer schon von der Politik vollendete Tatsachen geschaffen sind, nach denen man sich zu richten hat. Das wird hier, also ein Zitat mal. Die heutige Politik, also aus dieser Handreichung für Lehrer. Die heutige Politik der Kriegsverhütung muss so geführt werden, dass sie den zur Überwindung des Krieges notwendigen Wandel im Bewusstsein der Menschen in den sozialen Strukturen erleichtert und einleitet. Ich lese das mal ganz vor und gehe dann ein bisschen ins Detail. Andererseits dürfen politische Schritte zu diesem Wandel nicht die heute notwendige Kriegsverhütung unmöglich machen. Der Wunsch nach einem anders und besser gesicherten Frieden darf seine Realisierungsbedingungen nicht übersehen. Zu diesem gehört die Bereitschaft zur Selbstbehauptung in den Staaten, die noch am ehesten eine politische Ordnung nach Maßgabe der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit realisiert haben. Es geht um die Realisierung der Einsicht, dass der Friede als Modus gewaltfreier Konfliktregelung langfristig nur gesichert werden kann, zusammen mit Normen und Institutionen der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit. Wenn dies richtig ist, dann darf man Letztere nicht kurzfristig um des Friedens willen freiwillig. Also, was ist der Standpunkt, der hier vertreten wird? Zuerst mal, die Friedensbewegung kommt so im ersten Satz quasi nebenbei vor. Nicht in der Art und Weise, dass sie verurteilt würde einfach, sondern so, dass eine Problemstellung, eine Ideologie, die Friedensbewegung aufgebracht hat, sehr begierig aufgegriffen wird. Nämlich, die Ideologie heißt Frieden, die ganze Frage von Krieg und Frieden, die ist überhaupt eine, bei der jeder Mensch sich mal an die eigene Nase fassen muss. Jeder muss in sich selbst irgendwie den potenziellen Kriegstreiber ausfindig machen. Jeder muss sich selbst argwöhnisch belauern, ob nicht an ihm, an seiner Unfriedlichkeit streitet, ob weiß der Teufel was, der Grund des Krieges sein kann. Das ist als Aussage, als Angabe eines Grundes für Krieg sehr verkehrt ist, kann man schlicht daran sehen, dass egal wie streitsüchtig oder bösartig der Mensch sich jetzt gebärden mag, er, wenn er nicht gerade Verteidigungsminister oder Bundeskanzler ist, schlichtweg nicht die Mittel hat, überhaupt nicht in der Lage ist zu entscheiden, Krieg oder Frieden. Nur, diese Ideologie ist ungeheuerlich nützlich. Und auf diese Nützlichkeit soll in der Schule nicht verzichtet werden. Nämlich, das Subjekt, das tatsächlich die Mittel zum Krieg führen hat, mit Krieg kalkuliert, auf jederzeit gute Gründe weiß, ihn zu führen. Das steht jetzt dagegen als die Instanz, die überhaupt ausschließlich dafür da ist, zu verhüten, dass so etwas wie Krieg zustande kommt. Dafür einmal die Sache, jeder muss auf sich selbst aufpassen, sehr willkommen. Und dann kommt dabei nämlich immer sehr globales Kompliment an den Staat raus. Wieder, ähnlich wie in der Technik, die vorher dargestellt ist. Sowas mal als Problemstellung akzeptiert, Kunden zu führen. Nein, die ganze Welt ist doch jetzt voll mit dem Zweck der Kriegsverhütung. Von dem Standpunkt her kann jeder Krieg, der tatsächlich stattfindet, kritisch überhaupt nur noch so betrachtet werden, ja, seine Verhinderung ist misslungen. Er wird irgendwie notwendig gewesen sein. Ein ganz anderer Standpunkt als, er ist gemacht worden, jawohl, weil er von den Machern, die ihn angezettelt haben, gewollt war und sie bestimmte Zwecke damit verfolgt haben. Jetzt kommt die BRD in einem weiteren Zitat vor, nämlich so. Auf Grundlage des Standpunkts, der sich gehört hierzulande und der richtig unterstellt ist, unser Staat, zusammen mit seinen westlichen Verbündeten, ist überhaupt der Garant des Friedens. Und zwar warum? Weil in ihm die Menschenrechte am ehesten verwirklicht sind. Zur Auskunft, die heißt, das Herrschaftsprinzip, was hier für gültig erklärt ist, Menschenrechte, dieses Prinzip haben wir, BRD, selbstverständlich das Recht, auf der gesamten Welt einzufordern. Warum haben wir dieses Recht? Ja, eben weil es so friedenssichernd ist. Also das Urteil, dieser Staat ist per se das friedenssicherndste von der Welt, wird dahingehend verlängert, dass alles was diese Form der Herrschaft ausmacht, damit erklärt ist zu einem Mittel der Friedenssicherung. Und für ein Mittel der Friedenssicherung, der muss natürlich alles erlaubt sein. Wenn das in Gefahr ist, wäre ja der Frieden in Gefahr. Deswegen, ich will es nicht im Detail durchmachen, deswegen muss man sich nur klar machen, wie schaffen die das, von einem Anfang zu kommen, der heißt, die Politik der Kriegsverhütung muss so geführt werden, das und so weiter, dass sie dann am Schluss bei einem Punkt sind, der heißt, wenn dies richtig ist, nämlich, dass die Normen und Institutionen der Freiheit und sozialen Gerechtigkeit, die Ehrentitel der Politik, die Mittel des Friedens überhaupt sind, dann darf man Letztere nicht kurzfristig um des Friedens willen preisgeben. Also die Auskunft, die einem da mitgeteilt wird, heißt, der Frieden ist ein so ungeheuer hohes Gut, dass wir als Staat ja geradezu verpflichtet sind, unsere staatliche Ordnung als den Garant des Friedens weltweit durchzusetzen und dafür nicht etwa einen Rückzieher zu machen, um den Frieden zu bewahren. Also der Gedanke, mit dem man da ganz selbstverständlich hantieren soll, der beigebracht wird, heißt, ja, für den Frieden ist überhaupt noch jeder Krieg gerechtfertigt. Für die Sicherung des Friedens ist Krieg drin. Ist der Standpunkt, der aus dieser Anleitung für Lehrer herauskommt. Und jetzt die Art und Weise, wie man sich als Schüler damit auseinandersetzt, wenn es einem vorgeführt wird. Man kann jetzt tatsächlich, ohne gleich durchzufallen, ratsam ist es mittlerweile nicht mehr, aber man kann, ohne aus diesem Schema herauszufallen, durchaus sowas sagen wie, überhaupt zum Zweck der Kriegsverhütung ist es doch nicht so tauglich, hier Pershing stationiert zu haben und so weiter und so weiter. Der Trick ist, man hat bei dem, was einem irgendwie aufstößt, was man irgendwie schlecht finden will, was Frieden hier stationiert, Abstand davon, um irgendeinen Zweck sich klar zu machen und zu benennen, zu dem sie hier hergestellt sind, sondern egal was passiert, egal welche Mittel der Staatsminister der Kriegsführung bereitstellt, eine Betrachtungsweise, auf die ist man von vornherein verpflichtet, nämlich der Zweck aller Sache ist Kriegsverhütung. Von dem Standpunkt her gibt es natürlich den Übergang des Meckern. Und gerade darin ist diese Sorte des sich Einverstanden erklären mit dem Staat so ungeheuer tauglich. Es ist durchaus möglich, als sehr staatstreuer Mensch hierzulande in bestimmten Bereichen an keiner tatsächlichen Maßnahme des Staates auch nur ein gutes Haar zu lassen. Geht ja auch in der Öffentlichkeit so. Die Öffentlichkeit geht nicht so, dass dauernd heilgeschrien wird, sondern dauernd ist irgendwas zu bemängeln. Dauernd werden Probleme ausfindig gemacht. Nur gerade indem man lauter Handlungen des Staates als Probleme ausgemacht hat, bekräftigt man gerade das Urteil, das heißt, der Staat arbeitet sich da an etwas ab, in diesem Beispiel Kriegsverhütung, und indem er sich abarbeitet, hat er jetzt eine Lösung gefunden, von der ich meine, dass sie überhaupt keine richtige Lösung der Sache ist. Das heißt, es kommt dazu, dass Leute permanent sowas wie eine Kriegsgefahr beschwören und dabei, er würde sich an seiner Aufgabe, die Gefahr abzuwenden, nicht richtig bewähren. Also ausgehend von dieser Lüge kann man so kritisch sein, wie man will. Da kommt kein richtiger Gedanke mehr über Ursache und Zweck des Dritten Weltkriegs raus. Geht da logisch nicht mehr. Um das rauszukriegen, müsste man, Zitat, sofort Widerspruch einlegen. Die heutige Politik der Kriegsverhütung muss. Dann geht es so weiter. Das ist einfach ein fertiges Urteil, was gar nicht groß belegt wird, sondern als selbstverständlich unterstellt wird. Auf der Grundlage wird dann weiter hantiert. Dazu muss man sich mal bereit gefunden haben. Dann weiteres Zitat, wo es jetzt direkt auf die Friedensbewegung selber geht. Von dieser Handreichung für Lehrer. Wir stoßen wieder auf das Problem, wie kann man das hohe Ziel von Frieden immer zu bewerkstelligen. Kein Mensch kann heute mit Sicherheit sagen, ob diejenigen, die zu Friedensdemonstrationen zusammenströmen, letzten Endes mehr für den Frieden tun oder diejenigen, die mühsam darüber nachdenken, wie der Friede durch Abschreckung erhalten werden kann. Es wird das Urteil ja sehr schön nahegelegt, vorbereitet. Mit Friedensbewegung würde irgendwie nichts taugen. Aber nicht darüber. Das ist eine Denunziation Lügner und eigentlich wollen sie nur lauter Moskauer Zeug machen. Sondern es geht hier anders. Richtig? Angewandt die Technik des Besinnungsaufsatzes. Es gibt ein Problem. Das ist die Friedenssicherung. Jetzt gibt es zu dem Problem alle möglichen Pros und Kontras, alle möglichen Standpunkte in der Öffentlichkeit. Erstmal, insofern es Standpunkte zu dem Problem sind, indem sie das haben, hören sie sich grundsätzlich einmal alle. Also kein Argument, wie überhaupt Friedensbewegungen gehört, abgeschafft. Na, so nicht, sondern insofern jedes sich damit auseinandersetzen, doch ein sich beteiligen an der Problemlösung ist, ist es ja eine Ungeheuerlichkeit, gerade den Regierenden, die ja gerade die Berufenen dafür sind, sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen, genau das absprechen zu wollen. So, das ist eine Technik in der demokratischen Auseinandersetzung im Übrigen, die geht so. Man hat eine Meinung, die darf man äußern, zu diesem und jenem, jetzt immer die Sache Nachrüstung. Nächstes Argument von der anderen Seite, man hat jetzt eine irgendwie kritische Meinung geäußert. Wird einem doch glatt gesagt, ja, jetzt hast du sie doch äußern dürfen, die Meinung, und du sitzt immer noch nicht im Gefängnis. Ist das nicht überhaupt das Argument dafür, dass, weil man hier nochmal was sagen kann, ohne gleich weg vom Fenster zu sein, ist das nicht überhaupt der Güteausweis, der absolute Berechtigungsausweis für die guten und besten Absichten der Regierung hierzulande? Also, die bloße Tatsache dessen, dass sich Leute als Friedensbewegung eine Zeit lang betätigt haben, ohne dass sie gleich abgemotzt worden sind, für wie wohlmeinend die Regierung hier ist. Das heißt, als Formel von Seiten Politikern, ich werde Ihnen selbstverständlich nie Ihren guten Willen absprechen, aber Sie dürfen mir den meinen auch nicht absprechen. Das Lustige an so einer Formel ist, da wird sich eine Regierung setzt etwas durch und Leute haben was dagegen, mit Argumenten, die so falsch sind, wie sie wollen. Dieses Verhältnis wird verwandelt in, hier sind zwei Ansätze am Werk, die sich mit der Lösung eines Problems befassen. Also das Gewaltverhältnis, das bei der Sache zugrunde liegt, ist durchgestrichen. Man soll so tun, als wäre es keines. Und sie im Standpunkt ist, gerade unsere Regierung, das sieht man daran, dass ich überhaupt noch mal was dazu sagen darf. Also heißt der Schluss dann, gerade die Tatsache, dass man eine Kritik vorbringen darf an der Regierung, ist ja eigentlich schon der Beleg dafür, dass es eigentlich ganz überflüssig bis ungehörig ist, sie zu kritisieren. Die hat doch die besten Absichten. Das zeigt sich in der Weise dieses Zitates nochmal in einer Kennzeichnung dieser sowohl der Friedensbewegung als auch der Regierung. Pure Denunziation ist. Diejenigen, die zu Friedensdemonstrationen zusammenströmen, die letzten Endes mehr für den Frieden tun. Ja, das ist erst solche Denunziation kommt lässig aus, ohne irgendein Argument darüber, was sie denn jetzt vorhaben, was sie treiben. Nein, sie strömen zusammen und demonstrieren. Ist hier bereits schon irgendwie eine Regierung. Was tun die für den Frieden? Diejenigen, die mühsam darüber nachdenken, wie der Friede durch Abschreckung erhalten werden kann. Die Ideologie Friede durch Abschreckung, die Lüge, der Staat ist im Krieg zu verhüten, verpflichtet, Kriegsmittel anzuhäufen bis zum geht nicht mehr. Diese Lüge wird nicht großartig vertreten, sondern sie wird ganz selbstverständlich unterstellt. Und was der Regierung als die Lüge, ihr Handeln so zu betrachten, als wäre es ein durchgeführter, praktisch gewonnener Besinnungsaufsatz. Was machen sie nämlich? Wo die einen zusammenströmen zu Demonstrationen, denkt die Regierung mühsam darüber nach, wie man den Frieden erhalten kann. Das bloße, sie haben ein Problem und machen es sich wirklich nicht leicht damit, ist das ganze Argument für sie. An der anderen Auseinandersetzung mit der Friedensbewegung aufmerksam machen, weil das, was da vorhin mal nachgefragt worden ist, ist nicht diese Sorte Denken, die das der Besinnungsaufsatz sind, viel ziemlich normal. Es gibt welche andere Wörter, wo es geht. Das heißt, hier gerade in dem Fall ganz oberdeutlich, weil Sie halt sich ja auch noch an das erste Zitat erinnern. Da war immer der Ausgangspunkt, den der BDK betont hat, erstmal das, ein Problem liegt hier. Darin eine Gemeinsamkeit, alle Menschen sich um die Lösung von irgendetwas zu kümmern. Das kann jetzt sein, was auch immer. Das kann das Lagerauto eben so gut sein, wie der staatliche Anspruch auf mehr Kinder, damit die Kinder umbringen, die Friedenssicherung und Kriegsvorsicherung. Da wird ein fiktives Problem hingestellt. Die Technik, dass wir jetzt das abwägen geht. Und ich glaube, genau wie das mal klar macht, die Effekte hier jeden Missaufsatz im Grunde als die inhaltlich, den inhaltlichen Hauptdurst hier immer wieder. Der ist ganz einfach sehr primitiv. Das ist nämlich die Gegenüberstellung von Ideal und Realität. Mit dem Handwerkszeug, dass man Ideal und Real auseinanderhalten kann, wird dann mit jedem Problem fertig. Das geht im Prinzip immer so. Das Problem ist benannt. Man stellt sich die Abwesenheit des Problems vor, also schreibt ungefähr immer das Gegenteil von dem auf, dass das Problem sein soll. Das ist ja das Ideal. Also, wenn das Problem darin besteht, die Gesellschaft ist so kinderfeindlich, dann ist das Ideal, alle sollen die Kinder lieb haben. Wenn das Problem darin besteht, dass das Haus zu viel Schmutz macht und der Kanalisator das beheben könnte, dann ist das Ideal sofort fertig. Also, alle Autos müssen das Ding haben. Dieses Ideal ist immer billig zu haben, in dem Fall auch. Hier wird das Ideal der Friedensbewegung sehr freundlich, sehr alternativ aufgenommen. Na klar, das wäre schön, die gesellschaftlichen und bewusstseinsmäßigen Ursachen des Krieges zu beseitigen. Da sind wir alle dafür. So, das ist die erste Abteilung des Gedanken fertig. Das Ideal bekommt recht. Es kommt aber notwendigerweise die zweite Abteilung. Und die besteht in nichts anderem als in dem Hinweis, dass die Welt nicht so ist. Die Realität, das Ideal nicht zu. In dem Fall, der Wunsch nach einem anderen, besser besiegerten Krieg, darf seine Realisierungsbedingungen nicht übersehen. Die Realisierungsbedingungen, das ist aber all das, was es heute gibt, insbesondere der Selbstbehauptungsziele unserer Welthälfte. Weil in der gibt es ja andererseits die menschenfreundliche Anerkennung des Ideals. Damit ist die ganze Gedankenbewegung schon fertig. Zu jedem Problem ergeht die doppelte Aufforderung, das ist die inhaltliche Nutzanwendung dieser Methode des Denkens. Erstens, sei Idealist. Bilden wir den Wunsch, das Problem sollte es nicht geben. Und das ist schon was anderes als zu analysieren, warum es dazu kommt, dass Menschen. Das ist was anderes als die Benutzung und die Verdichtung von allen möglichen Inventar unseres Globus zu analysieren, warum es das gibt. Das Gegenteil von der Untersuchung der Frage, warum gibt es das, ist die Aufforderung, sich auf den Standpunkt zu stellen, das sollte es doch besser nicht geben. Und jetzt wird nicht plötzlich an Gedanken kommen, sondern einfach dieser Aufforderung, sei Idealist, einfach die Konträre gegenübergestellt, vergisst dabei aber nicht die Realität. Es wird auch nicht an der Stelle in Bezug auf die Realität Argument bestehen und warum. Das käme ja wieder die Überlegung des Ideals raus. Wenn man dann dahinter käme, wie die Welt beschaffen ist, dann könnte man doch nie einfach sich nativ auf den Standpunkt stellen, dann ich stelle mir auch fröhlicher vor. Umgedreht, dann wird nicht darauf hingetrimmt, jetzt wenigstens in der zweiten Abteilung zu sondern da wird die Realität selber, so wie sie unmittelbar ist, dass sie eben nicht ideal ist, dass es da noch anderes gibt als den frommen Wunsch nach Frieden und sauberer Luft. Das ist einfach dagegen gestellt und die Aufforderung ist, ja, da muss ich aber auch dran halten. Und damit ist wirklich die Technik des Besinnungsaufsatzes fertig. Wenn einer einen Effekt hat, dann müsste da noch mehr zu werden, sondern wenn man hier sagt, das hin und her zwischen den beiden Sachen, damit bestreitet man alles. Dann kann man gegen die Realität, gegen ein Stück Realität, dann kann man den Sator ausreißen, dann aber der Preis. Kann man dann wieder gegenüberstellen, ja, aber die Umweltverschmutzung ist doch auch wieder Geldgründe für das Ideal. Dann wird man wieder daran erinnert, ja, soweit das realistisch ist, ist ja in Ordnung, aber soweit realistisch ist, muss man sich mal wieder an die Realität erinnern. Und immer ergeht beides. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Das ist eine Erziehung zu einem resignativen Idealisten. Zu einem, der alle Ideale im Kopf hat, wenn nicht an der Welt was stimmt. Und der immer die Realität als Argument im Kopf hat, wenn er was ändert. Wenn er meint, es müsste doch anders gehen. Und immer zwischen den beiden Sachen wird er von heute bis zu dieser Arbeit geschickt. Das ist der ganze Witz in der Schule, in der Schulerziehung. Eine Verlängerung gibt es noch von Herrn Seiler her, was sage ich über Politik? Der Damit, der sagt, die Realität kümmert sich schon so weit um die Ideale, die du hast, wie es geht. Da steckt ja dann schon die Behauptung drin, die Politiker, das sind dann die realistischen Idealisten, die alles Gegebenheiten möglich ist. Und das ist die andere Seite von diesem, wie der Mensch sich dazu stellen soll, sein Idealismus feiert an der Realität, das ist ja die umgekehrte Behauptung und gerechtliche, verwirkliches Ideal. Deswegen kommt ja auch nie, das kann ich nicht das Friedenszitat so kennzeichnen, kommt ja auch nie der Gedanke auf, Politiker könnten was Friedens vorhält. Da ist ja die Gemeinsamkeit in den guten Anliegen hier die ganze Tüge des Satzes. Ja. Noch einen, noch wie diese Leute bekommen. Gerade auf der Grundlage dieser Technik des Idealismus, die immer heißt, jede tatsächliche Politik wird gemessen an dem Ideal, unter dessen Titel sie läuft. Und zwar ist das die Frage, die natürlich auch in diesen Handreichungen behandelt wird, natürlich immer abgestritten. Und zwar wird es abgestritten auf der selbstverständlichen Grundlage, dass jeder weiß, gegen wen der nächste Krieg gehen soll. Da gibt es auf der einen Seite endlose Ausführungen über die nationale Volksarmee und die Rote Armee, wo es immer darum geht, überhaupt werden da die Soldaten gedrillt damit, dass der Imperialismus ihr Feind sei und dass sie gegen ihn zu kämpfen hätten. Die haben ja ein Feindbild, furchtbar. Nächster Schritt. Weil die ein Feindbild haben, ist es klar, dass wir gegen sie gewappnet sein müssten. Also wie wird jetzt methodisch ein Feindbild gemacht? Wir haben kein Feindbild, sondern wir wissen, dass die anderen eins haben und deswegen müssen wir uns vor ihnen in Acht nehmen. In der Kurzformel hat mal ein Jugendoffizier in der Schule gesagt, wir haben kein Feindbild, so wie die da drüben. Nochmal an einem Zitat aus diesen Handreichungen. Das lese ich nur deswegen vor, weil es so schön zeigt, wie man auf der Reihe der idealistischen Beurteilung der Zwecke und Inhalte von Politik dann tatsächlich die größten Härten, die größten Kampfansagen aussprechen kann und einfach nur noch dazu sagen muss, das sind keine. Es geht so. Es geht nicht um moralische Verurteilung und auch nicht um Fixierung auf ein Feindbild, wenn aus der Ideologie und bisheriger Geschichte des Kommunismus und der SU gefolgert wird, dass hier eine Weltmacht aus einer ideologischen Heilslehre und aus einem von daher verständlichen offensiven Sicherheitskonzept unsere freiheitliche Lebensweise und Gesellschaftsordnung bedroht. Also jetzt wird einfach das Feindbild so platt hingesagt, wie es überhaupt nur geht. Das heißt tatsächlich, die SU ist permanente Bedrohung für uns, selbe Sachen wie vorher Frieden, darüber, dass es eine solche Herrschaft auf der Welt gibt, die anders ist als diese, wo doch diese hier überhaupt der Garant für Frieden ist, ist das bloße Vorhandensein dieser Herrschaft eine Gefährdung des Friedens. Also muss um des Friedens willen diese Sorte Herrschaft weg. Genau das hier ist hingeführt, das ist der Sache nach eine nackte Kriegserklärung, die in ihren Kommentaren zu dem Geschehen immer darauf gedrungen hätte, wie sehr ihr das alles aufgenötigt wäre und dass ihr die andere Seite keine Wahl gelassen hätte. Nur Erinnerung auf den Überfall auf Polen, der Anfang des Zweiten Weltkriegs war. Vom Hitler-Kommunist geschossen. Gut, genau diese Tour, die Kriegserklärung, die darüber geht, überhaupt die andere Seite. Wir hätten ja gar nichts, wir sind ja friedfertig, aber die andere Seite ist eine einzige Bedrohung. Was ein einziges Feindbild ist, wird hingesagt. Und ja, das mögliche Urteil, hier wird ja ein Feindbild gesagt. Hier wird ja ein Feindbild ausgesprochen. Ja, dem ist vorgebeugt, einfach darin, dass man im Vorspann des Satzes genau das leugnet, was man im Satz selber dann tut. Es geht nicht um die Fixierung eines Feindbildes. Und was kommt dann? Eben nichts anderes als ein Feindbild. Nur, was wichtig ist noch in der Art, sich sowas zu eigen zu machen. Das Feindbild trägt sich auch nicht vor als überhaupt, die sind einfach aggressiv, deswegen müssen wir drauf, sondern da kommt auch wieder das Wörtchen gefolgert drin vor. Aus der Geschichte der SU wird gefolgert, dass sie aus einer ideologischen Heilslehre raus, ist kein Moral, keine Moral, unsere freiheitliche Lebensweise bedroht. Das hat, jetzt ist immer noch bei aller Einschwörung auf geistige Linientreue in Vorkriegszeiten, wird nicht Abstand genommen von der Technik, von der vorher die Rede war. Von der Technik, die heißt, die Ideologien, die mir vorgelegt sind, die in der Öffentlichkeit so am Laufen sind, an denen arbeite ich mich ab und fühle mich selber dauernd als ein denkender, kritischer Mensch vor. Darauf wird nie im Leben, das ist ja gerade die wirksamste Art und Weise überhaupt, um die Menschheit mit solchen Ideologien vertraut zu machen. Sie nicht einfach nachbeten, aufsagen zu lassen, sondern sie in eine Lage zu bringen, in der sie selber damit hantieren müssen. Das geht auch dort, wo dieser Schein des Argumentierens, des Wohlbegründetseins, der wird auch da nicht fallen gelassen, wo es um die offene Kampfansage geht. Und soweit dieses Verfahren nicht allgemein kritisiert wird, solange diese Denktechnik wieder geeignet wird und die Mehrheit der Menschen damit durchs Leben geht, ist auch durchaus zu erwarten, dass im nächsten Weltkrieg lauter Leute verheizt werden, die unglaublich kritisch sind und nie im Leben auf sich sitzen lassen würden, dass sie Untertanen wären.